ist der einzige Fachpodcast für Heimatrecht, Bahn und Moral. Hier ist der Anycast mit seiner Jubiläumsausgabe, Folge Nummer 83. Wirklich. Ja, fast live on tape, ein wenig nur geringfügig geschnitten. Vielleicht mit Dennis Mohrhardt. Hallo. Und Renke Brun. Ja. Ich habe ein Déjà-vu. Warum? Irgendwie kommt mir das gerade hier bekannt vor, alles. Ja, vielleicht, weil wir schon 82 Mal sowas gemacht haben. Und das jetzt kommt ein bisschen vor, ja. Ja. Vielleicht nochmal. Ja. Ja, so, wir machen unsere Drohung wahr, ne? Kommen jetzt alle zwei Wochen. Wir kommen jetzt wieder alle zwei Wochen, also um und bei, hoffen wir zumindest. Nee, kriegen wir schon irgendwie hin. Und haben es geschafft. Herzlichen Glückwunsch dazu, Dennis. Ja. Ja. Danke. Ich habe mir richtig Mühe gegeben. Ja. Und ich mir erst diese Terminfindung. Wahnsinn. Warte mal, das ist ein bisschen wie bei Late-Night-Shows, diese Freitagsfolge, wo man die halt pre-taped ist, wo man aber so halb vage sein muss. Verrat doch nicht die ganzen Tricks. Ihr seid das beste Freitagspublikum aller Zeiten. Erhöhte Tempi ist kein Fieber, sage ich dann nur. So. Erhöhte Tempi ist kein Fieber. So, wo waren wir stehen geblieben? So. Der also. Brexit ist zwei Wochen vorbei. Genau, vor zwei Wochen. Jetzt haben wir es auch totgeritten. Nein, natürlich nehmen wir jetzt nicht alles an einem Tag auf. Ist doch Quatsch, wir sind hier. Heute ist der 13. Februar. Na, wie machen die das eigentlich bei diesen Day-Talk-Shows? Ziehen die sich jedes Mal um von der neuen Folge? Die nehmen das auch an einem Tag auf. Hab ich was mit Fernsehproduktionen zu tun? Frage ich mich nur. Ja, wahrscheinlich haben sie es gemacht, aber gibt's Daytime Talk überhaupt noch? Ja, jetzt wieder. Der Halaschka macht jetzt irgendwas auf RTL. Was? Ja, ihre Probleme, ihre Sorgen sprechen sie mit mir. Ich habe das in der Preview gesehen für den neuen Nachmittag bei dem RTL wegen dem Dschungel. Gott, oh Gott. Erinnerst du dich vor zwei Wochen der Dschungel? Das klingt wie ihre Sorgen, ihre Nöte, das ist echt. Wieso meine Schuld, diese für Frauen konzipierten... Das ist echt witzig, das klingt halt wirklich wie Hans Meiser, nur nicht von Babyboomern, sondern von Generation X-Leuten. Ja, klar. Krass. Der Halaschka, der überrascht mich. Aber kann der nicht mit seiner ganzen Stern-TV-Kohle, reicht das nicht? Ja, aber da geht er mehr. Es geht immer mehr. Ach, gar nicht. Das ist ja gar nicht der Halaschka. Oh, jetzt kriegen wir Post vom Medienanwalt. Und zwar ist es Marco Schreil. Ja, Marco Schreil, okay, das verwundert mich. So, und zwar möchte er, der ist auch gerade günstiger als Halaschka. Ja, wollte gerade sagen. In der neuen Talkshow Marco Schreil geht es montags bis freitags ab 16 Uhr um gesellschaftsrelevante Themen, die von betroffenen Experten und prominenten Gästen diskutiert werden. Yeah. Eine Show pro Woche wird live sein und ein tagesaktuelles Thema behandeln. Die anderen Shows handeln von Vaterschaftstests, Du hast mich betrogen, das denke ich mir gerade aus. Es gibt ja vor einigen Jahren, gab es mal auf Sat.1 so ein versuchtes Reboot von solchen Daytime-Talk-Formaten mit einer Moderatorin, die es, glaube ich, immer noch gibt. Und die Sendung... Die ist noch nicht gestorben, meinst du? Ja, aber die ist halt auch nicht aus dem Fernsehen verbannt. Ach so. Ne? Und dann macht der hier eine Küchenshow, macht RTL um 17 Uhr mit dem Hänsler. Und zwar, ja, aber warte mal, es geht hier um eine Dame, die beispielsweise auf YouTube Aspekte des Pferdesports darstellt. Was? Annika Hansen, nie gehört? Nee. Nie gehört. Die hatte, das hat irgendwie so eine Moderatorin, ich glaube, die macht immer noch was bei, macht die immer noch was bei? Hier Sender einsetzen. Keine Ahnung, ich glaube Sat.1 ist es. Im März 2019 veröffentlichte sie ihr Buch Ponyliebe, mein Leben mit den Pferden. Gut. Ein erotisches. Dennis! Ey, es ist für uns alle die zweite Sendung heute. Ey, von 2011 bis 2012 Reit-TV, das Pferde- und Reitsportmagazin. Reit-TV. Auf Sport 1. Nachts. Nicht, was du wieder denkst. So. Nein, und die hat eine Talkshow, Daytime-Talk-Format gehabt, das hieß auch Annika Hansen. Ja, die heißen immer nach so benannt. Ja, und das war geskriptet. Aber nicht so geskriptet wie früher, sondern geskriptet. Die haben Texte vorgetragen und es war genauso schlimm, wie du jetzt denkst. Oh Gott, aber das ist ja, das war ja schlimm. Die Barbara Sadisch, die hat ja am Anfangszeit ja auch echte Dinge noch gemacht. Genau. Das war ja noch vorher so. Richtig, und dieses Laien-Schauspiel gab es dann auch als Daytime-Format. Das war wirklich das allerletzte, das ich je gesehen habe. 2012, Annika Hansen, der Talk. Oh nein. Ah, schlimm, ey. Schlimm, ey. Kritik. Ich zitiere aus der Wikipedia. Das heißt, diese Folge muss irgend so eine komische Lizenz tragen. Share alike. Haben wir das? Ja, haben wir. Gut, sehr gut. Warum so ein Zitat? Du verarbeitest es doch jetzt. Naja, vielleicht lese ich zu viel vor. Ich weiß noch nicht. Wir müssen nicht auch Sendezeit füllen hier. Die Show wurde von allen Seiten heftigst kritisiert. Vor allem die Tatsache, dass die Show gestellt ist. Aha. Die Presse bezeichnet das Format als Fake Talk und erwähnte immer wieder, dass die Zuschauer verarscht werden. Auch bei Annika Hansen wird gepöbelt, bis die Galle platzt. Stuttgarterzeitung.de. Oder DWDL. Das Branchenmagazin DWDL. Der Gesichtsausdruck, den sollte man eigentlich versuchen noch enttonen. Egal. Talks nach Drehbuch sind nicht neu, doch das, was Sat.1 diese Woche zur Mittagszeit zeigt, ist an Belanglosigkeit und Oberflächlichkeit kaum zu überbieten. Es ist nur schwer auszuhalten. Wer den lächerlichen Geschichten mehr als nur eine Viertelstunde folgt, dürfte sie als Beleidigung der eigenen Intelligenz betrachten. Und genau so habe ich das auch in Erinnerung. Lustig, es gab nur 10 Folgen, aber die sind wahrscheinlich 20 Mal ausgestrahlt worden jemals. Zu der Zeit hatte ich einfach keine Zeit, nachmittags Fernsehen zu gucken. Du scheinbar schon. Der 2012? Ja. Ja, da war ich schon mit dem ersten Examen fertig und habe halbtags gearbeitet. Ja, kommt hin. Oder habe gerade Examen gemacht. Ja, auf jeden Fall hatte ich da Zeit. Annika Hansen, der Talk, ähnelt der ebenfalls auf Sat.1 ausgestrahlten Talkshow Ernst Markus Thomas, der Talk. Das ist doch ein Fake-Name. Nein! Und das, nein, das ist kein Witz. Und Achtung, Achtung. Logo-Vergleich. Ja. Es ist literally dasselbe Logo mit meinem Namen. Ja, ist auch 2012 und Ernst Markus Thomas. Auch 10 Folgen, auch von Konstantin. Das könnte so eine Art. Okay, die haben gemerkt, dass es scheiße ist, haben die Moderatoren ausgetauscht und haben es nochmal probiert. Ja, oder haben das. Nee, erste Strahlung Annika Hansen war 9. Juli und dann Ernst Thomas war 23. Juli. Also haben die getestet. Haben getestet, wer besser ankommt von den beiden. Ja. Alle versagt. Alle versagt. Wie sind wir jetzt auf Annika Hansen gekommen, wo wir doch eigentlich über Verena Balsen sprechen wollten? Die ist immer noch, hat sich nicht gemeldet. Die hat sich nicht gemeldet. Auch das, ich weiß nicht, hat Verena Balsen, ich hätte fast Annika Balsen gesagt, hat Verena Balsen auch ein Management eigentlich? Na, sie hat sicher ein Sekretariat. Also sie hat Dividenden und sowas, ne? Ja, sie hat sicher wahrscheinlich jemanden im Unternehmen, der sich so um Termine im Unternehmensumfeld kümmert. So, und da muss sich doch mal jemand melden. Das ist doch hier eine einmalige Möglichkeit, sich auch reinzuwaschen. Und wir wollen ein bisschen über ein Thema sprechen, das mir persönlich sehr am Herzen liegt. Ja. Wir geben auch keine Texte vor wie bei Sat.1. Nein. Und wir schneiden auch nicht zurecht. Nee. Machen wir nie. Machen wir wirklich nicht. Nein. Hier darf jeder seine Meinung haben. Am Pankower Küchentisch und kommt die Wahrheit raus. Genau, hier ist, darf man alles, wir können auch, du, Verena, wenn du es nicht gewohnt bist, ne, in so eine Wohnung des einfachen Volkes zu gehen, ich kann auch den Tisch nochmal abschleifen und für dich neu lackieren, das habe ich eh vor. Aber so habe ich endlich mal einen Grund, das auch tatsächlich zu tun. Vielleicht kannst du es ja sogar, du kannst es sogar als Betriebsausgabe absetzen. Na, aber wenn sie mir hilft, kann sie es als Betriebsausgabe absetzen. Ja, win-win-win. So. Und schon sind wir wieder hier steuervorteilsmäßig im Business, glaube ich, Frau Balsen, oder? Also, der Aufruf bleibt bestehen, auch gerne Freunde, nahe Bekannte oder so, ne? Gerne mal anpieksen und Bescheid sagen. Übrigens, wir haben sie bei Instagram nicht gefunden, das ist sehr eigenartig. Vielleicht heißt sie da aber auch einfach nur Verena 33 oder so. Was denn? Manchmal ist doch, wenn man irgendwo einen Namen eingibt, ne, den man gerne hätte, ein Nickname, dann sagt er, nee, ist schon vergeben, ich schlag den anderen vor. Und da sind oft dann Zahlen dahinter. Ich habe mir neulich erst wieder eine Fake-E-Mail-Adresse eingelegt mit meinem Lieblings-Fake-Namen, mit dem ich immer Online-Spiele spiele, den ich jetzt nicht verrate. Und da hat er mir auch gesagt, das ist weg. Und dann heißt es auf einmal die Fake... 88. Nein, 9. Ach so. 9. Ah. 9. Nee. Du darfst auch nicht immer jeder Zahl so eine Bedeutung zu... Nee, ich bin. Wo wären wir hin, wenn wir Zahlen Bedeutung zuhören? Dann wären wir plötzlich eine Straßenverkehrsbehörde. So. Wusstest du, dass in Spanien die Lokführerausbildung übrigens 20.000 Euro kostet? Moment, ich sage jetzt mal kurz an, wir wechseln jetzt tatsächlich zu einem Thema, ja? Also jetzt ist hier Kapitelmarke, jetzt reden wir über was, falls schon wieder der Abstellimpuls gesetzt war. Dennis, es geht um die Lokführerausbildung. Ja, wobei, also Abschluss, Spotify ist ganz lustig, wenn du gucken kannst, wo die Leute abgesprungen sind. Ja. Ja, das würde hier wohl passiert sein. Ja, sag ich doch, Abschaltimpuls. 20.000 Euro kostet die Ausbildung zum Lokführer in Spanien, deswegen hat die, das wusste ich vorher nicht. Die Bahn hat jetzt, ich habe keine anderen Themen als das, was ich gerade gelesen habe. Und die Bahn hat einfach jetzt so gesagt, ey, liebe spanischen Lokführerinnen, wir bezahlen euch die Ausbildung, Deutsch Sprachkurs, ihr kommt nach Deutschland, unbefristeter Arbeitsvertrag. 30 Stellen haben wir hier. Was man sagen muss, 20.000 Euro, die Auszubildenden selbst bezahlen müssen. Ne? Ja. Und daraufhin gab es 11.000 Bewerbungen. Das ist ganz schön krass, muss ich sagen. Und sie machen jetzt eine zweite Runde. Das heißt, sie holen sich noch mehr Leute. Weil, wenn das gut funktioniert, ist das echt eine gute Maßnahme, weil wir haben in Deutschland echt krassen Lokführermangel. Mhm. Das ist halt, das war krass. Der Job ist tatsächlich gar nicht mal so schlecht bezahlt. Das ist tatsächlich nicht das Problem der Bezahlung mehr. Deswegen handeln sich jetzt auch Tarif-Auseinandersetzungen gar nicht mehr darum, um die Bezahlung, sondern um Sachen wie Urlaub, Ruhezeiten, Arbeitspläne vor allem, ja. Und so Pausenregelungen und Vereinbarkeit mit Familie und so, weil wenn du halt irgendwie 12-Stunden-Schichten schiebst und dann immer mal wieder woanders bist die ganze Woche, aber nicht zu Hause, das geht halt an die Nieren tatsächlich. Ja. Und dann nützt es dir ja nicht, dass du irgendwie dafür nochmal 300 Euro mehr bekommst, wovon irgendwie 70% von der Steuer gefressen werden. Und dementsprechend ist das halt echt ist halt hart belastender Job. Also abseits von der Verantwortung, zusätzlich mit diesem komischen Schichtdienst. Da werden doch nicht 70% von der Steuer gefressen. Was für eine Welt lebst du denn? In meiner Freiberuflerwelt? Nein. Ja, alles vom Staat weggenommen wird? Das fängst du jetzt auch an und gehst jetzt zu diesen komischen, ich krieg ständig bei YouTube diese Werbung für irgendwelche komischen Steuerseminare und so. Hast du das schon mal gegeben? Ich glaube, es liegt nicht daran, dass du viel Geld verdienst. Weißt du? Hä? Ich verstehe nicht. Egal. War das Ironie? Ich bin doch gar nicht selbstständig. Ja. Vielleicht solltest du es tun. Das ist der Nudge. Das ist Nudging. Jetzt im Ernst, kriegst du die Werbung nicht angezeigt? Nein. Warum sollte ich denn Werbung bekommen für sowas? Warum sollte ich denn Werbung bekommen? Bin ich selbstständig oder so? Bin ich hier irgendwie am Investieren? Nein. Ich auch eher nicht. Bei mir gibt's ja nichts zu holen. Lieber Staat. Ich bin nicht da. Also, was ich damit sagen will, ne? Also mehr als die Hälfte ist nicht weg und das sind nicht nur Steuern, das ist Sozialversicherung. Ja, natürlich. Ne? Ja. So, ja, bevor die Leute wieder ankommen, ich zahle hier Spitzensteuersatz. Nein. Nein. Du zahlst Spitzensteuersatz ab irgendwann. Ja. Und dann, übrigens, auch mal, das sind Grenzsteuersätze. Wenn ihr nicht wisst, was Grenzsteuersätze sind, dann lest es nach oder haltet die Fresse. Ja. So. Aber wann ist denn dieser ominöse Tag, an dem man wieder für das eigene Portemonnaie arbeitet? Das ist doch immer einmal im Jahr irgendwann im Sommer. Wenn du jetzt weiter diese komische bunte Steuerzahlerpropaganda hier auspackst, dann kriege ich echt zu viel. Ich raste aus. Jedenfalls hat die Bahn so 30 neue Mitarbeiter. Ja, genau, erzähl mal dein Bahnding. Das wird schon fertig. Ach so, okay, weil ich wollte in der Zwischenzeit mal suchen, Verena Balsen Instagram. Also lässt sich nicht los, oder? Nee. Sie war auf dem Cover. Der Pferdesport. Nee. Der Zeitschrift Unternehmerin. Okay. Und auch auf dem Cover Zeit für Unternehmer. Also die Zeit quasi. Oh Gott, ey. Aber sie soll jetzt das Unternehmen übernehmen. Manager Magazin sagt das. Nee, das soll sie jetzt wohl doch nicht, weil man ihr das wohl nicht zutraut. Aber sie ist ja auch so, also sie nimmt ja nicht nur Wahl, sondern die hat auch, glaube ich, so ein Food-Startup oder so geschenkt, sich hart erarbeitet. Mutmaßlich. ja. Keine Ahnung. Hat die wie ich kein Instagram? Wundert mich sehr. Warum? Oh, es klingelt an der Tür. Ist das vielleicht der Paketbote? Ich schau mal. Hat es wirklich an der Tür geklingelt? Ach so. Nee, kein Paketbote, bin wieder da. Nachbarskind. Was? Ja, Unverschämtheit sowas. Ja. Wo waren wir stehen geblieben? Du suchst immer noch nach Verenas Instagram-Account. Und ich wollte dir sagen, was bist du denn für ein Ageist? Nicht alle jungen Menschen haben Instagram. Ach so. Der was? Der Balsen Instagram-Account hat nur 7400 Follower? Glaube ich fast mehr. Ach du Scheiße. Aber vielleicht ist es der Unternehmensaccount. Ach du Scheiße. Naja, gut. Oh Gott, ich sehe gerade ihr Geburtsdatum. Die ist ja 2 Jahre jünger als ich. Ja. Oh ja, Gott, das ist furchtbar. Meinst du, ob ich mit der über Style reden will? Naja, dann wird ja nicht jünger. Muss ich mal ein bisschen rantasten an die TikTok-Generation. TikTok ist so schlimm. Ich süchte das. Das ist das Schlimmste. Ich möchte nicht drüber reden, Dennis. Selbes Problem? Nein. Vielleicht. Kennst du eigentlich Germany's TikTok? Den Twitter-Account? Worst of TikTok? Ja, Alter, den habe ich mit unserem Anycast Twitter-Account abonniert. Benutze ich den Account nicht mehr. Weil ich mich nicht getraut habe, das mit meinem Privaten zu machen. Ja, sehr zu empfehlen. Er heißt, wir können mal kurz gucken, Worst of TikTok oder so? Nee, TikTok Germany, glaube ich, oder so, tatsächlich. Mm, ja, das kommt. So viel Zeit muss sein, das können wir jetzt aber wirklich mal gucken. TikTok Germany. Du hast aber noch was viel Interessanteres erwähnt, finde ich, als diese 20.000 Bewerbungen auf 30 Stellen. Die Bahn macht das jetzt überall in ganz Europa. Ja, die haben mehrere Überschreibungen, das habe ich oft Sendung noch erzählt. Die haben relativ südosteuropäisch ganz viele Ausschreibungen am Laufen. Also Motto, ey, liebe Menschen, wollt ihr nicht für uns arbeiten in verschiedensten Berufen? Ja, ganz einfach, weil, sorry, hier der Deutschen Bahn geht hier in Deutschland irgendwie demnächst irgendwie, ich weiß nicht, ist nicht die Hälfte, aber schon nah dran, einfach in Rente demnächst. Da muss einfach also erstens musst du den aktuellen Mitarbeiterinnenstamm halten und du willst wachsen, ja. Und das ist halt ein Zukunftsding, sie. Ja. Das ist halt, hier in Deutschland ist nichts zu holen, so arbeitnehmerin-technisch. Und das Lustige ist ja auch, wachsen, also man kann ja nicht einfach unendlich viele Wagen an so einen Zug anhängen. Du brauchst ja tatsächlich Menschen, die diese Teile bewegen. Also musst du da auch Personalwachstum haben. Also natürlich jetzt mal abgezogen, dass die Fracht, die jetzt nicht in die Güterwagen kommt, sondern dann halt von Dorothee Bär im Flugtaxi durch die Gegend geflogen wird, die fällt natürlich weg. Deshalb ist das Wachstum nicht mehr ganz so stark. Ist ja klar, ne? So. Heißt übrigens worsttiktok.de, einfach so hintereinander weggeschrieben. Und man kann hier per DM kann man nominieren und einreichen. Oh, schrecklich. Oh, ich sehe schon. Nein, ich. So, ich habe aber auch, ich habe auch ein paar Themen mitgebracht. Wusstest du, heute ist Weltlachtag, Dennis? Du zwingst mich jetzt dazu, dass ich es an diesem Tag aussenden muss, diese Folge. Nein, heute ist Weltlachtag. Wann ist der Weltlachtag? Der Weltlachtag? Ja. Der ist, glaube ich, am 24. Mai oder so. Okay, warte mal, ich guck mal kurz nach. Da habe ich ein bisschen Zeit für die. Nein, den musst du jetzt. Das kommt ganz. Schau nochmal. Sonntag, 3. Mai. 3. Mai. Ja. Genau, jährlich am ersten Sonntag im Mai. So. Ist von der Yoga-Lachbewegung ausgerufen. Also, Lachclub. Warum? Aber 6000 Lachclubs auf Dennis, der Welt. Dennis, wie komme ich denn darauf, dass heute Weltlachtag ist? Oder nee, Entschuldigung, gestern war Weltlachtag, um genau zu sagen. Okay, das heißt, die Folge erscheint am 4. Mai. Nein. Die erscheint jetzt tatsächlich direkt hier nach Aufnahme. Ganz normal, wie immer. Ja. Ich weiß nicht, wie du darauf kommst. Naja, gestern gab's eine weitergeleitete WhatsApp-Nachricht aus der Verwandtschaft. Nicht blutsverwandt. Packen wir Familien-WhatsApp aus. Und sie hieß, heute ist Weltlachtag. Hier ein paar Flachwitze, Doppelpunkt. Ja, und hast du so, ein paar? Habe ich natürlich auch. Das ist natürlich auch ein Punkt. Aber ich möchte ganz gerne über dieses Phänomen der Familien-WhatsApp-Nachrichten sprechen. Ich bin übrigens nicht so stark geschädigt davon. Also ich weiß, dass meine Mutter durchaus mit sowas behelligt wird. Aber sie ist nicht weiter. Zumindest von ihrer Schwester. Meine Tante schickt mir aber nichts. Und sie leitet es mir auch nicht weiter. Vereinzelt. Ja, sehr schön. Vereinzelt, glaube ich, hat sie mir mal ein Video geschickt. Oder meine Mutter dann aber, ne? Aber der Rest traut sich irgendwie gar nicht, habe ich so den Eindruck. Das ist ganz gut. Das hier kam ja auch nicht bei mir an, sondern ist ja nur sozusagen über den gekauften Teil der Familie dazugekommen. Bist du davon, also das ist jetzt meine persönliche Erfahrung damit, wie bist du davon betroffen? Ich krieg das doppelt ab. Ja. Und zwar krieg ich das auch in Polnisch ab. Aber es sind vor allem so Sharepics so, und vor allem zu polnischen Feiertagen, von denen ich nicht wusste, dass sie existieren. Okay, was sind denn polnische Feiertage? Naja, so christlich induzierte. Ach so, okay, also christliche Feiertage, die man in Polen noch feiert. Ja, so ein erster Advent, so Gedöns, das gibt es halt. Da gibt es halt irgendwie solche langen Schwafeltexte, die ich nicht lesen kann, weil sie auf Polnisch sind. Kann ich auch nicht lesen. So. Hier, schöne Pfingsten wird dir einem gewünscht. Aber ist Pfingsten nicht im Sommer? Im Frühjahr? Ja. Das ist das Beste hier. Dienstagsgrüße. Was? Aber ich habe einen Dienstag bekommen. Ich wünsche dir einen schönen Tag mit viel Lachen und guter Laune. Dienstagsgrüße. Ja, warte, das twitter ich gleich mal auf den Anycast-Account. Ja, sehr gerne. Nein! doch. Du Schwein. Buh. Heute ist Freitag, Dennis. Das ist egal. Raum und Zeit. Was ist es noch relevant? Wollen wir darüber diskutieren? Ja, wir diskutieren gleich ein bisschen über Raum und Zeit, wenn wir nämlich über das Mycelium Network sprechen werden. Oh. Das steht auf jeden Fall noch bei mir auf der Agenda. Nee, heute ist serbischer Nationalfeiertag. Das heißt, es gibt heute Bohnensuppe. Ja. Serbischer Bohneneintopf. So, aber ich war doch gerade damals, irgendwas habe ich doch erzählt. Das weiß ich nicht, ich bin komplett, ich habe keinen. Weltlachtag, genau. Ja. So, du bist davon betroffen, in zweifacher Hinsicht. Ja. So. Wie sehr, also ich kenne tatsächlich Menschen, die ignorieren das. Und es gibt auch Menschen, die sagen, guck mal, ist zwar ein bisschen komisch, aber ganz süß. So, was ich damit sagen will, es gruselt einen ja schon doch oft, wenn man sowas sieht, ne? Ja. Auch bei anderen Leuten. Aber man mag es, die Leute mögen es nicht so recht zum Ausdruck bringen, weil es ja von der Familie kommt. Glaubst du, es bräuchte einen gesellschaftlich anderen Umgang damit? Nee, weil die Leute es trotzdem tun werden. Nein, ich meine, muss man sich, also. Muss man es verpönen? Ja, nee, aber ist das nicht problematisch? Und das ist tatsächlich eine Frage, die ich mir stelle. Ist nicht problematisch, wenn wir Sachen nicht ansprechen, nur weil wir irgendwie keinen Stress haben wollen oder so? Das steckt da dahinter. Ich bin mal hier Advokat, Teufel und so. Ja. Ist es denn überhaupt schlimm? Sind solche Bilder überhaupt schlimm? Das gehört dazu. Na, ästhetisch fragwürdig. Ja, auch urheberrechtlich fragwürdig. Ja. Gott, Urheberrecht. Ja. Dennis verklagt einfach seine ganze Familie. Dennis nimmt sich Christian Scherz. Und dann wird hier schon, werden hier irgendwie Abmahnungen verschickt und danach teilt man sich mit den Rechteinhabern die. Naja. Dennis drinnen ist da, mutmaßlich Startup. Legal Tech, sehr gut. Smarte Lösung, da ist Christian Lindner auch gleich mit dabei. Ja, siehst du? Also, ist es überhaupt ein Problem? Das ist eine sehr gute Frage. Na, ich weiß es nicht, weil, also, ich glaube, es ist einfach nur ein Ausdruck von menschlichen Umgangsformen und von so Füllzeug. So wie du halt einen Amerikaner fragst, wie geht es dir? Und dir, egal was, der könnte drei Beine amputiert haben, Pfeil im Kopf, der würde sagen, fine. Und how are you? Und fine. Und das ist halt, das ist eine Floskel eines Gesprächseinstieges. Ich glaube, es ist einfach nur der Weg der Familie, mit dir Kontakt zu halten, aber ohne das tiefer eingehen zu müssen. Ja, aber dann kann man es doch gleich lassen. Ja, aber dann hat man ja keinen Kontakt. Aber dann kann man einfach schreiben, hallo, wie geht's dir? Lange nichts gehört. Ja, aber man will das ja nicht machen. Das interessiert dich, wie es der buckligen Verwandtschaft geht? Also willst du mir sagen, ist das... Aber dann ist es eine doch Form der Beziehungspflege, ja. Ja, aber dann ist es doch keine ehrliche Form. Dann ist es doch schon wieder Verarsche, wenn man das macht. Naja, und dann auch noch unästhetische Verarsche. Naja, aber also es gibt ja zwei Seiten. Einerseits gibt es ein gewisses Desinteresse, wie es dir geht, aber andererseits hast du auch wirklich Bock, jetzt jedem deiner buckligen Verwandten zu erzählen, wie es dir gerade geht? Ich glaube, es ist ein beidseitigen Interesse, dass man eigentlich nicht tiefer eingehen möchte über so persönliche Themen. Aber irgendwie besteht schon die gesellschaftliche Notwendigkeit, dass man Kontakt hält. Auch am Weltlachtag? Ja. Auch Monate nach dem eigentlichen Weltlachtag? Das ist dann wieder fragwürdig. Da wird es fragwürdig. Also wenn es halt so... Wie heißt der nordische Gott der Ungeduld? Keine Ahnung. Hammersbald. Das ist gar nicht mal so schlecht. Ja, man kann halt drüber fragen, über die Frequenz und über was. Also... So, Adventsdinger, ganz nett. Zu Weihnachten sollte man, glaube ich, persönlicher werden. Neujahr ist ganz okay, finde ich. Da muss man jetzt nicht groß persönlich werden, weil was wünscht man sich eh? Also, wenn man es so hier guten Rutsch und Gesundheit und Geld und so, das kann man auch in so ein Bildchen ausdrücken. So, Geburtstage immer persönlich machen. So, das ist jetzt meine Knigge. Auf Geburtstagen werde ich jemand persönlich. Knigge für WhatsApp. So. Also zu solchen Sachen, die mit mehr familiärem Ding verbunden sind, ja, sehr gut, würde ich halt immer persönliche Nachrichten statt Sharepics nehmen. Ich glaube, es kommt wirklich auf die Frequenz an. Was heißt Rinderdiebstahl auf Englisch? Cow Displacement. Oxford. Welche Sprache spricht man in der Sauna? Weiß ich nicht. Schwitzerdütsch. Wenn Großbritannien die EU verlässt, verlassen hat, nachdem Großbritannien, wie viel Speicherplatz wird dann frei? Oder wurde frei? Keine Ahnung. 1 GB. Ja, aber zum Beispiel hier dieser Dienstagsgruß, das ist zum Beispiel überflüssig. Das ist einfach nur Spamming. Aber so Warum hat der Weihnachtsmann keinen Motorschlitten? Weil er sich nicht rentiert. Wie nennt man ein Kaninchen, das ins Fitnessstudio geht? Weiß ich nicht. Pumpernickel. Hast du darüber gedacht, mal den Kontakt zu deiner Familie abzubrechen? Du, das ist hier, nicht Blutverwandt. Ich wiederhole es immer wieder gerne. Wie nennt man eine Gruppe von Wölfen? Nicht Rudel, vermutlich. Wolfgang. Ah. Wie nennt man Spanier ohne Auto? Oh Gott, der wird nur rassistisch. Ja. Wie? Carlos. Ah. Wie nennt man einen kleinen Türsteher? Ich weiß es nicht. Sicherheitshalber. Oh Gott. Jetzt komm, letzter. Und dann legst du es weg, bitte. Ich will aber noch zwei. Wo wohnen Katzen am liebsten? Weiß ich nicht. In einem Mietshaus. Und jetzt komm. Finale Durchstoß. Stiftung Warentest hat Besteck getestet. Das Messer hat am besten abgeschnitten. Ich glaube, ich werde krank. Das ist der Virus, der die halbe Menschheit umgebracht hat in den letzten zwei Wochen. Coronavirus. Beste Werbeaktion aller Zeiten. Das ist aber ein Fake, das weißt du, oder? Was denn? Das mit dem Bier? Das ist doch sehr ein Fake, oder? Das hat sich bestimmt in den letzten zwei Wochen rausgestellt, dass es ein Fake ist. Hey, wie mit dem Bier? Das Bier gibt es. Ja, aber die haben dazu was Lustiges getwittert. Ach so, das weiß ich, ist mir doch egal. Mir geht's um das Bier. Ach so. So. Aber das schmeckt doch auch scheiße, oder? Natürlich, es hat Tequila-Bier. Ich habe einmal in meinem Leben Tequila-Bier getrunken. Ist das auch mit Tequila tatsächlich? Ja, klar. Ist das so? Das ist Tequila-Bier, oder? Nein, das ist doch normales Bier. Ach so. Das ist nur mit Mais gemacht, glaube ich. Oh Gott. Du meinst Desperados. Oh Gott, furchtbar. Also, ich habe einmal in meinem Leben Tequila-Bier. Das ist sehr süffig. Das kann man sehr, sehr gut trinken. Was man halt unterschätzt, dass das ein paar Umdrehungen mehr hat. Was ich damit sagen möchte, ist, ein Liter Tequila-Bier ist gleich auf dem Parkplatz kotzen. Nein. Das wollte ich nur mal gesagt. Aber das stimmt doch auch nicht. So viel Alkohol hat Desperados gar nicht. Ich habe nicht Desperados getrunken. 5,9%. Das geht. Und übrigens hat es nur die Zugabe von Tequila-Aromen. Ja, das ist. Nee, ich habe richtiges Tequila-Bier getrunken. Mm. Das hat schon dreht mehr. Ja. Also, Corona gehört irgendwie InBev. Na, InBev gibt es auch nicht mehr. Es ist Anheuser-Busch InBev, ja, es ist alles das Gleiche. Ja. Meine. Und wer lässt sowas zu, dass die zwei größten Brauereikonzerne fusionieren? Ich kann das mit dem Bier kann ich überhaupt nicht mehr nachvollziehen. Das kann ich überhaupt nicht mehr verstehen. Tja. So, aber ist auf jeden Fall da Mais drin und Reis und so. Und das macht es eher. Das darf gar nicht Bier benannt werden. Ja, schon. Wenn es in Deutschland dürfst du es nicht Bier nennen, wenn du es hier herstellst. Wenn du es aber aus dem EU-Ausland importierst, dann darfst du es hier als Bier verkaufen. Also nicht EU-Ausland, ja. Darfst du sagen, nee, gibt's hier nicht, darf hier nicht Bier heißen, überklebt. Aber aus dem EU-Ausland darf man es hier so nennen, auch wenn es nach deutschem Recht kein Bier wäre, weil es sonst diskriminiert wäre. Aber sozusagen nicht EU-Ausländer dürfen wir halt diskriminieren. Ah. Ja, das ist das ganze Prinzip Europas. Genau. Kurz zusammengefasst, aber gut aufeinander gebracht. Ja. Ja, das Virus ist krass, ne? Also, und vor allem nicht das Virus ist krass, sondern es ist ja wohl so ansteckend ungefähr wie Grippe und hat auch wohl ähnlich so. Es ist wohl weniger schlimm als SARS, habe ich es gelesen. Ja, aber die. Also zwei Sachen sind daran sehr interessant. Die eine Sache ist die Informationspolitik der Chinesen. Die hat sich geändert. Ganz anders als bei SARS, sehr, sehr offen. Die Leute trauen denen aber in China wohl nicht so richtig über den Weg. Deshalb sind die da sehr, sehr skeptisch. Und in Deutschland macht sich auch so eine komische Panikberichterstattung bereit, ne? Ja, es hat diese Lust mit dem Feuer und dass da ist irgendwas Interessantes. Dann kann man halt Live-Ticker machen. Und ich habe Focus Online hatte so einen Artikel hier. Sehen Sie die Live-Karte der Corona-Fälle. Nee, wie heißt das? Corona, ja. Fälle. Und so, zu dem Zeitpunkt, als ich diesen Artikel gesehen habe, war es irgendwie einer. Oder soll ich jetzt auf diese Karte starren und darauf warten, dass in zwei Tagen der nächste kommt? Ja! Und ich war gestern unterwegs, frühstücken. Und da wurde mir auch gesagt, nö, ich finde es doch verständlich, dass die jetzt auch Staatsbürger ausfliegen wollen und so. Versteht man doch. Ich find's auch mulmig. Komisch, oder? Ja. Was für ein Quatsch. Naja, also ein bisschen wahnsinnig. Warten wir es mal ab und kümmern uns jetzt wieder um die wichtigen Themen der Welt. Wir sind hier, gab's noch was zu sagen zu den WhatsApp-Nachrichten? Nee, ne? Nicht so richtig. Nee, du wolltest nur wissen, ob wir was gesellschaftlich dagegen tun können. Und tun sollen vor allem. Ich würde es einfach offen zur Diskussion stellen. Übrigens, Verena Balsen, auch darüber können wir gerne reden. Mich würde sehr interessieren, was wird in der Familie Balsen so hin und her geschickt an. Ob die eine WhatsApp-Gruppe haben? Eine WhatsApp-Familiengruppe? Ja, Balsen. Sind die nicht. Nee, waren die zerstritten oder waren die nicht zerstritten? Nee, das ist hier Balsen und Lorenz, ne? Die gehörten ja früher alle zusammen zu Balsen und da sind, glaube ich, die Brüder oder was es sind, zerstritten. Das kann gut sein, keine Ahnung. Und deshalb haben die das aufgeteilt in Balsen und Lorenz Snack World. Ja, ja. Ja. Das würde mich interessieren, ob die wohl worüber schreiben die wohl so, die Familie Balsen? Na, mit Füllfederhalter und auf Briefen. Wo Nein, aber der in, Name die, in, die WhatsApp, ist. In die WhatsApp-Gruppe. Ach so. Meinst du, die schreiben das mit einem Füller auf und jemand tippt das ab? Ja. Oder glaubst du, die diktieren das oder tippen sie es auch selber? Nee, ich glaube, sie lassen diktieren. Und sie lassen es aufschreiben. Nee, ich glaube, es gibt Sprachnachrichten. Oh nein. Sprachnachrichten. Oh, können wir kurz drüber reden? Ich möchte gerne Sprachnachrichten für immer verbieten. Warum? weil wir haben endlich ein asynchrones Medium erfunden. Genau. Wo du halt Zeit lassen kannst, um zu reagieren. Du kannst dir deine eigene Geschwindigkeit festlegen, in der du Nachrichten verfasst, aber sie auch erfasst. Also ich kriege eine Textnachricht, ich kann mir selber Zeit nehmen, lese ich das jetzt nochmal, ja. Dann kommt eine Sprachnachricht. Und auch bei der Textnachricht kannst du ja sehen, okay, da kommt folgender Text, ich kann das vorher schon mal scannen, erfassen, du kannst sagen, da kommt eine Sprachnachricht und die werden jetzt irgendwie 3, 4 Minuten deines Lebenszeit geklaut, in der du halt irgendwie auf diesem Handy auch nicht richtig in der Sprachnachricht navigieren kannst. Und dann denkst du dir nach diesen 4 Minuten so, ja, das wäre 2 Sätze gewesen, weil die Hälfte war halt rumgestammelt, Kind hat dazwischen gerufen. Und ich denke so, warte mal, ich muss mal kurz in die U-Bahn steigen. Ja. Und ich denke so, hey, du hast mir gerade Lebenszeit geklaut. Also. Und ich habe, deswegen steht in meinem WhatsApp schon seit mehreren Jahren, wer Sprachnachrichten schickt, wird geblockt. Und die Policy halte ich auch. Ich schicke dir auch mal Sprachnachrichten. Du bist der Einzige. Aber was ich bei dir mache ist, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, ich reagiere erst grundsätzlich einen Tag später. Das stimmt. Das ist mir schon aufgefallen, ja. So. Also, wenn du mir Nachrichten schreibst, dann reagiere ich relativ zeitig. Na, Sprachnachricht. Da entscheide ich ganz komplett selber, wann ich da reagiere. Na, aber das ist ja auch in Ordnung. Das ist ja auch in Ordnung. Wenn's weil ich meistens weiß, dass Sprachnachrichten nicht so die Relevanz haben. Ja, aber wenn es auch dringend ist, also wenn es wirklich dringend wäre, dann wird man es ja auch mitkriegen. Dann kommt ja schon jemand da öfter und sagt, sag mal, hier, melde dich mal oder ruft an oder so. Ja. Finde ich völlig in Ordnung. Ich finde Sprachnachrichten ja ziemlich gut, muss ich sagen. Ich habe gelernt, damit umzugehen. Ich fand das früher auch sehr fürchterlich, aber das wird benutzt im weitesten Sinne. Ich muss mich damit auseinandersetzen, ob ich will oder nicht. Habe keine Wahl. Also habe schon eine Wahl, aber das würde Folgeprobleme nach sich ziehen. Aber warum benutzt du nicht die Diktatfunktion? Da kannst du das beides kombinieren. Ja, die ist nicht so geil. Ach wirklich? Die ist nicht so geil. Die funktioniert nicht so gut. Vor allem, was dieses Apple-Ding nicht hinkriegt, ist sowas wie Komma, Absatz und sowas. Das geht nicht. Aber sagst du das nicht einfach an? Ja, sag das doch mal an. Komma, Absatz. Dann schreibt das Ding Komma und Absatz. Nee, Komma macht das. Absatz weiß ich nicht. Also, es gab vor Jahren, das ist wirklich schon Jahre her, das muss 6, 7 Jahre her sein, als das gerade aufkam bei Apple mit dieser Spracherkennung, gab es eine App, Namen habe ich wieder vergessen, den gibt es nicht mehr, ist nämlich von Apple aufgekauft worden, so eine Spracherkennungssoftware, mit der du Texte hast schreiben können. Und die war ziemlich gut. Vor allem konnte die solche Befehle, Komma, Absatz, einrücken und sowas. Das konnte die alles. Müsst ihr auch können. So, bitte. Kursiv, ja. Sowas konntest du einfach ansagen. Und wenn du das halt schreibst. Hallo, das ist ein Test, Komma, Absatz. Das ist ein weiterer Test. Ah, okay, Komma macht der Absatz nicht. Ja, genau. So, Komma geht dann nehmen. Punkt geht auch mittlerweile. Ausrufezeichen ist schon wieder schwieriger. Was soll da können, Ausrufezeichen? Hallo, das ist ein Test, Ausrufezeichen. Macht er. Semikolon? Hallo, das ist ein Test. Silikonon. Nein. Jetzt kommt Tittengift. Hallo, das ist ein Test. Semikolon. Ja, macht er. Er hat davor aber noch Silikon geschrieben. Und weiß es mittlerweile einigermaßen zu schätzen. Die einzige Kacke ist, dass man das nicht überall hören kann. Das stört. Ja. Und wenn dann sowas kommt und man irgendwie auf der Arbeit sitzt und es kommt eine Sprachnachricht, 2 Möglichkeiten. Toilette? Nee. Man hält sich entweder das Handy ans Ohr. Wie so ein Depp. Oder man benutzt den Kopfhörer. Dann sieht's aber so aus, als würde man die ganze Zeit Musik hören auf der Arbeit. Es tut sich nicht in den Glücksspielminen von Günther Jauch, ich weiß. Darüber reden wir gleich noch. Ich habe doch schon gesagt, dass ich die Mine gewechselt habe. Ja. Habe ich dir schon mal erzählt. Ich warte eigentlich nur darauf, dass jetzt in den nächsten iOS-Versionen einfach ein Feature kommt, Transkription, dass das Ding mir automatisch. Ja, aber Alter, das ist wirklich Jahre, es ist ohne Scheiß, es ist wirklich Jahre her. Nicht im Sinne von 2, sondern wirklich so 6, 7 Jahre, signifikant lange Zeit ist es her, dass es das gab. Und das funktioniert. Das führen die nicht ein. Die haben diese Bude aufgekauft, um die Texterkennung zu benutzen, ganz offensichtlich, aber haben sich dazu entschieden, dass sie Absatz und sowas nicht alles angeben wollen. Vielleicht muss man einfach nicht Absatz, sondern neue Zeile sagen. Und der konnte halt wirklich auch, der konnte halt... Hallo, das ist ein Test, neue Zeile. Ja, neue Zeile ist das der Trick. Jetzt habe ich dir geholfen, wa? Kursiv. Schreib was in Kursiv. Das geht doch gar nicht. Natürlich geht das. Das Ding hat die HTML-Text ausgespuckt. Ist so. Kannst du WhatsApp kursiv schreiben? Ach so, ja klar, das geht auch. Aber nur in iMessage? Nee, aber in WhatsApp kannst du machen. Ich glaube, wenn du das mit Unterstrichen machst. Ach, Markdown. Hm. Magic. Ja, und das gab es halt, wie gesagt, schon vor Jahren. Und da hab ich E-Mails mit abgefasst. Und da waren wenige Fehler drin. Also aber du hast hoffentlich nach Diktat verreist reingetippt. Nein. Tippen lassen. Nein, natürlich nicht. Mit freundlichen Grüßen im Auftrag Brun nach Diktat verreist. ganz geil ist ja auch immer MDWDGB. Was? MDWDGB, ja. Was heißt das? Mit der Wahrung der Geschäfte beauftragt. Ah, sehr gut. Das ist nämlich, wenn man die Arbeit eines Postens übernimmt, aber den Posten nicht innehat selbst. Ah, ist Vertreter. Nee, nicht Vertreter. Dann hat man ja sozusagen die Vertretungsfunktion schon generell. Wenn man irgendwas Fremdes sozusagen macht. Ah. Und wenn man dieses hier mit der Wahrung der Geschäfte beauftragt dann bekommt, dann kann einem das sozusagen angerechnet werden. Wenn das zum Beispiel eine Beförderungsstelle war, die man jetzt mal für ein Jahr vertreten muss oder so, dann kann man schon sagen, hat sich auf so einer Beförderungsstelle schon bewährt und könnte dann beim nächsten Mal, hat dann bessere Karten bei der Bewerbung und so weiter und so fort. Mit der Wahrung der Geschäfte beauftragt. Ja, ich habe aber vergessen, wie es hieß. Das ist sehr schade. Aber auch egal. Also das hat das Ding ausgespuckt, das war sehr gut. Wir waren aber bei Sprachnachrichten, ne? Ja, gehören verboten. Nein, vor allen Dingen ist das Schöne daran, dass man sehr gut Emotionen halt darüber mitteilen kann. Wenn man halt irgendwie so einen Text schreibt und auch da kann man Emojis ranbappen, wie man möchte, ist es immer schwer zu dechiffrieren, was meint denn das Gegenüber jetzt. Ja. Wenn man aber irgendwie sowas sagt, hört man Ironie sehr leicht raus, man hört irgendwie so einen Scherz, man hört irgendwie keine Ahnung was. Sprachnachrichten gehören natürlich nicht verboten, weil es ein Barrierefreiheitsding ist und zweitens. Ah, so. So. Wie gesagt, mir würde es rein natürlich einfach nur helfen, wenn ich eine Transkription bekomme. Die muss ja nicht genau sein, wenn ich groß sein, aber die muss mir eine Mitteilung geben, was werde ich da gleich hören? Und lohnt es sich jetzt, das die Zeit mir zu nehmen oder kann das nochmal 10 Minuten warten? Das würde mir das Thema schon komplett für mich erledigen. Aber Dennis, vielleicht musst du das gar nicht, vielleicht kannst du dir das einfach transkribieren lassen. Na, iOS kann das schon mit Voice Messages machen. Von einem Angestellten, mein Gott. Lass ich mir faxen oder was? Nein, ja, lässt du dir das, wenn du jetzt hier den Euro-Jackpot endlich knackst? Geknackt habe? Geknackt hast? Dann kannst du dir noch anstellen lassen. Ja. Wollen wir kurz darüber reden? Das mal kurz einschieben, wo wir jetzt die Sprachnachrichten hinter uns gelassen haben. Dass du mich dazu gebracht hast, Online-Glücksspiel zu betreiben? Na, ist es Glücksspiel? Nee, es ist nämlich Lotto. Ja, Lotto ist kein Glücksspiel. Jetzt wird es aber irgendwie reguliert. Die machen jetzt, die Bundesländer gehen jetzt einen neuen Versuch an. Und was machst du da? Hör auf. Womit denn? Mit der Folie von deinem Mikrofon. Nicht, aber ist das nicht ein sehr schönes Knistern? Das ist kein aggressives Knistern? Na, auf Honig wird das halt knallhart dir kaputt machen. Immer die Österreicher, machen alles kaputt. Erst halb Europa und jetzt auch noch die Knisterfolie. Ja. Die Bundesländer machen einen neuen Ansatz. Also es wird wieder reguliertes Glücksspiel geben, deutschlandweit, und es nicht mehr heißt so, aber nur für Spieler und aus Schleswig-Holstein. Ja. Ja, aber es ist Lotto. Das ist kein Glücksspiel. Dennis spielt nämlich Lotto online. Ich werfe ab und zu mal Geld rein, ja. Ja, Deppensteuer. Ja. Ich darf jetzt offiziell nicht mehr Bingo spielen in Niedersachsen. Ich hab den Fehler gemacht, bei lotto-niedersachsen.de meine Adresse zu ändern auf Berlin. Nein. Und jetzt sagen sie, nee, Bingo darfst du jetzt nicht mehr spielen. Das ist nur für Spielerinnen aus Niedersachsen. Das so. Gibt's doch gar nicht. Dabei ist Bingo das Geilste. Die Umweltlotterie. Wo hast du die Chance, ein SUV zu gewinnen? Mit dem Bingo-Bären. Ja. Das habe ich früher mit Oma immer geguckt. Ich hätte so Bock, mal da hinzufahren ins Studio. 17:30 sonntags, schön Bingo im Studio. In Hannover. Und das macht der Türnau immer noch, ne? Ja, natürlich. Ja. Aber der hat graue Haare bekommen. Ich er macht das noch die nächsten 20 Jahre. Aber wo hast du sonst die Chance, einfach eine fette, teure Umweltsaukarre zu gewinnen? Ja, bei Bingo. Oder eine Kreuzfahrt. Gibt es auch bei der Umweltlotterie. Ja. Ja, so ist das. Darf ich aber nicht mehr spielen, deswegen bin ich jetzt auf Euro-Lotto gewechselt. Euro-Jackpot. Ja. Zwei, nee, 5 aus 50 und 2 aus 10 ja. muss man da kriegen. Und was ist ja auch, was ich sehr bizarr fand, also ich spiele ja auch durchaus ab und zu mal Lotto, so ist ja nicht. Manchmal drehe ich halt durch und schmeiß Geld aus dem Fenster. Was ich dann aber sehr obskur fand, dass man auch Rubbellose online spielen kann. Ja, seit neuestem, ja. Und der Witz ist, das gab es schon, das gab es schon vor Jahren. Ich spiele jetzt mal Rubbellos online. Das gab es schon vor Jahren. Lottoberlin.de? Soll ich auch? Ich werfe jetzt 2 Euro rein. 2 Euro? Komm, dann spiele ich jetzt auch. So. Warte mal, ich mache auch eins. So. Das gab's noch nie. Ich habe, glaube ich, seit 10 Jahren kein Rubbellos mehr gekauft. Ich habe es einmal gemacht und es war halt irgendwie nervig. Also ich fand es irgendwie nicht so spannend. Und so, wo ist denn hier jetzt online Rubbellose spielen? So, jetzt Welches nehmen wir denn? Hier Lospreis, hier Glücksrad, 2 Euro. Schon, Größgewinn 20.000 Euro. Warte. Wo sind denn Rubbellose? Oder Goldgräber für 2 Euro. Jetzt spielen? Warte mal. Nee, nicht nice. Ich will nicht nice spielen. Wo sind die anderen denn? Da. So. Dann mach du mal Glücksrad und ich mach Goldgräber. Ja, das klingt doch gut. So, Rubbellos kaufen. So, ja, der will mir direkt 3 verkaufen. Nee, nee, 2 Euro. So, in den Warenkorb. So, ja. Zur Kasse. Sehr schön. So, dann bin ich eingeloggt. Ja, Lastschrift bitte. Zahlungspflichtig bestellt. Was? Kreditkarte muss man 5 Euro? Was ist das? Ja, vorladen. Ach so, okay. Dann hast du aber, so, jetzt kriege ich eine M-TAN, die muss ich jetzt bestätigen. So, dass ich spielen darf. So, weiter. So, Spielquittung zum Rubbellos. Moment. Ich warte, noch, okay. Ich bin hier noch bei zahlungspflichtig bestellen. Jetzt so. Kommt die M-TAN erst. Mann, bist du langsam. Also, das, ich kann mich erinnern, das gab es mal vor Jahren, als das alles sehr, sehr unreguliert war und alles, da haben, manche haben angefangen, Lotto online anzubieten, andere Lottos nicht und so weiter. Und dann ist das wieder verschwunden. Daran kann ich mich noch erinnern. So. Okay, also jetzt müssen wir mal gucken, was ist denn Spielanleitung? Bei mir ist es so, nach. Hast du schon draufgeklickt zum Rubbellos? Ja, genau. Ich bin jetzt auf, aber ich habe noch nicht angefangen. Ich muss erstmal Spielanleitung lesen. Jedes Rubbellos ist mit insgesamt 7 Spielfeldern versehen, enthält eines der 6 Chancenspielfelder das gleiche Glückssymbol wie das ihre Glückszahlspielfeld. Ja. So haben sie jeweils im Chancenspielfeld Betrag gewonnen. Okay. Hä? Naja, du hast, also das Beispiel ist, du hast da oben, ihr Glückssymbol ist die 7 und wenn du eine 7 aufrubbelst, hast du diesen Betrag gewonnen. Bei mir ist also als Beispiel. Ach so, in der Mitte ist ja. Diese Glückszahl. Genau. Okay, ah, ja. Okay. So, Start. Start. Du hast jetzt, was machst du jetzt? Goldgräber? Ja, Goldgräber. Bei dir ist es ähnlich, ja? Ja, ist dasselbe Prinzip. Guck mal, mein Glückssymbol ist tatsächlich die 7. Meine Glückszahl ist die 21. So. So, jetzt mache ich mal die erste Chance. Ich auch. Ein Marienkäfer. 1000 Euro. 12, 4 Euro. So, Nummer 2. Schweinchen, 200 Euro. 14, 20.000 Euro. Dann die 3. Euro-Symbol, 40 Euro. 13, 40 Euro. Die 4. Wieder 19. Marienkäfer. 10 Euro. Hufeisen, 20 Euro. 28.000 Euro. Und jetzt sechstens, 15. Und da war jetzt die Glücksglocke, 20.000 Euro, nicht gewonnen. Ja, eigentlich gewonnen. Super. Schade, 2 Euro rausgeworfen. Ja, das war's, das war Rubbellose. Ja, ich spiele Euro-Jackpot online. Schade. Ja, das hat jetzt gar nicht so viel Spaß gemacht, wie ich vermutet habe. Das ist irgendwie online ein bisschen unbefriedigend, oder? Ja, aber genau, das wollte ich nämlich gerade sagen. Das ist auch das, was ich mir dachte. Und das ist auch tatsächlich so. Es ist ein bisschen unbefriedigend, weil zum Rubbellos will man ja irgendwie das Los auch in der Hand haben. Ja. Und ich finde jetzt mal ganz ehrlich, ne, wenn man... Na, vor allem, wenn man Lotto spielt, Warte. Die Experience ist ja nicht nur das Rubbellos an sich, sondern du kommst in diesen Lottoladen rein. Das ist ein Lottoladen. Mhm. Du siehst dieses immer hinten groß Tabak und das Lotto-Counter und so. Du kaufst dir irgendwie so ein Trinkpäckchen, irgendwie Capri-Sonne oder hier, das ist so dieses viereckige Trinkpäckchen und kaufst dann Rubbellos, machst da, rubbelst auf. Und du musst dir das Los vor allen Dingen selber nehmen. Ja. Man, es darf dir nicht gegeben werden, ja. Du musst dir ein Los aussuchen. Genau. Und dann rubbelst du das auf und vielleicht gewinnst du und machst ein zweites Trinkpäckchen, noch ein Los und du hast schon irgendwie so ein paar Minuten Spaß in so einer Lotto-Annahmestelle. So. Und das ist eine Experience. So, ich will jetzt aber mal auf dieses Online-Ding zurückkommen. Das ist ja generell, Glücksspiel ist ja schon immer so ein bisschen schwierig. Online-Glücksspiel ist immer noch ein bisschen schwierig. Ja. Lotto ist aber so, da gibt's ja feste Ziehungen zu festen Terminen und da kann man dann einen Einsatz wählen. So. Rubbellose kann man sich aber einfach kaufen. Immer wieder. Ja. Ich finde das wirklich, also, dass man dieses Lotto-Ding, ich nehme an der Lottoziehung teil, was ja auch Teil eines Fördersystems ist und sowas ähnlich, gibt es ja auch verschiedene Lotterien, so die ARD-Fernsehlotterie, ZDF hat hier Aktion Mensch und so. Die Deutsche Postleitzahlenlotterie. Die gibt's wirklich. Okay. So. Es gibt verschiedene Lotterien, will ich damit sagen. Das finde ich irgendwie noch, dass man das auf online sozusagen umstellt und man nicht immer zu dieser bekloppten Annahmestelle hin muss. Okay, geschenkt, verstehe ich. Ist wie Kindergeldantrag online. Genau. Aber Rubbellose. Das ist albern. Ich finde, das irgendwie geht es zu weit, ohne dass ich so richtig eingrenzen könnte. Gibt es bei diesen Rubbellosen eine... Natürlich, ja. Ein Limit? Es gibt ja, 100, Limit. 100 pro gibt es ein Limit. 100 pro gibt's ein Limit. Nein, also es muss da eins geben. Die Frage ist, ob das nicht irgendwie 1000 Euro sind, was halt albern ist. Oder so. Deswegen, keine Ahnung. Aber was mich eher fragt, die haben ja auch eine Seriennummer. Ist, wenn du online spielst, ist es auf eine physische Karte gematcht? Auf ein physisches Rubbellos? Weil der hat eine Seriennummer, steht hier. Meinst du, die geben, weil die sind ja auch begrenzt, ne? Ja. Die werden ja immer wieder ausgetauscht, ja. die oder beziehungsweise sind die irgendwann weg und dann gibt es sozusagen die neue Serie davon. Genau. Das kann natürlich sein, dass Lotto dann irgendwo zentral irgendwie so stapelweise das Zeug liegen lässt, wegbunkert, ja. Und dann nur online vertreibt. Und wenn die weg sind, sind sie weg. Das genau. Kann natürlich auch sein. Das wird wahrscheinlich auch genauso sein, weil sonst, die müssen das ja begrenzt auflegen, oder? Dann will ich aber jetzt mein Los haben. Dann will ich jetzt mein Glücksrad haben. Sie können maximal 10 Rubbellose pro Stunde oder maximal 20 Rubbellose pro Tag, maximal bis zu 100 Euro am Tag gespielt werden. Genau. Das ist ehrlich gesagt viel zu viel. Aber vor allem, weil, also online ist das ziemlich viel, weil im Laden ist die Sozialkontrolle viel höher. Ja, klar. Wenn du das vierte Rubbellos kaufst, wirst du schon wirklich komisch angeguckt. Und keiner geht da mit 50-Euro-Schein hin und sagt, hier bitte mal voll machen. Wir sollten Toto spielen, Dennis. Wäre aber trotzdem mal cool zu machen, mit 50 Euro rein einfach sich voll machen lassen. Ja, können wir filmen für unseren neuen YouTube-Kanal? Haben wir einen? Ja, ich weiß nicht, können wir anlegen. Ich weiß nicht, Verena Balsen, wenn du lieber ein Bildinterview führen möchtest, also aufgenommen, mit einem iPhone 11 Pro Max oder was auch immer man als Diensthandy bekommt. Bei der Firma Balsen. Bei der Firma Balsen. Kriegen wir hin. Dann machen wir auch einen neuen YouTube-Kanal. Gar kein Problem. Toto. Wir sollten Toto spielen. Ja, ich habe mir gerade Toto erklären lassen. Ja. Ich habe es immer noch nicht gerafft. Toto-Ergebniswerte ist halt einfach nur gewonnen, verloren, unentschieden, ja. So wie im Tippspiel, nur ein bisschen beschränkter. Ach so. Und ziemlich günstig haben wir gerade rausgefunden. Ja, ein Tipp 50 Cent. Wahnsinn, kann ich nur Werbung für machen, jeder sollte Toto. Ja, aber du musst 10 von 13 haben, um mindestens was zu gewinnen. Ja, das stimmt, das ist nicht so einfach. Ja. Aber dann gibt's halt auch direkt 36 Euro aus dem 50 Cent raus. Ja. Ne? Also ich würde sagen, das scheint mir von den ganzen unfairen Glücksspielen noch das Fairste zu sein. Okay. Mit Roulette vielleicht. Ja. Nee, ich spiele halt Eurojackpot, weil es A nur einmal die Woche ist. Und das Gefühl habe, dass ich da bessere Chancen habe als bei 6 aus 45. Stimmt aber nicht. Ist egal. Also 2 aus 45 einfach sinnvoller als 6 aus 45. Also die Chancen, ich glaube, wie war das noch? Die Chancen sind tatsächlich besser, dafür ist das Spiel auch teurer. Ich meine, so ist es. Also ja. Das kann gut sein. Zahlt schon immer irgendwie gleich viel. Die sind ja auch nicht blöd und beschäftigen irgendwie Mathematiker, die sowas ausrechnen. 1 zu 95 Millionen und 1 aus 46 aus 45 hat 1 zu 140 Millionen. Ja, so. Aber dafür ist dann die zweite Gewinnklasse schon bei 1 zu 16 Millionen. Ha, das ist ja quasi wie geschenkt. Der Spiel 27, kriegst du auch immer, also ich klicke immer so die ganzen Zusatzdinger mal weg, weil es, da gibt kein Geld für aus. Das ist voll super teuer, ne? Glücksspirale kostet 5 Euro. Ja, hab ich doch nicht. Ja. Geht auf Kippen drauf. Ja, echt? Das würde mich mal interessieren. Gibt's eine Erhebung? Es wird ja die, Willst du gerade wissen, wie viel Alkohol und Rauchen unter den Lotto-Spielern sind? Nein. Ich will wissen, seitdem die Verkaufszahlen, Verkaufszahlen für Tabakwaren zurückgehen. Ja. Es wird weniger geraucht. Meinst du, wird dieser Fünfer in Glücksspirale investiert oder mehr in Lotto? Das würde mich interessieren. Also, geht das Geld woanders hin? Warte. Lotto-Umsätze Deutschland. Zigaretten. Warte, hier. Umsatz des deutschen Lotto- und Toto-Blocks. Hörst du das? Das ist Tegel. Noch, Dennis. Noch. Noch. Gar nicht mehr so lange. Oh, Verzeihung. Noch 2000, acht. 2017 hat der deutsche Lotto- und Toto-Block 7 Milliarden Umsatz gemacht. 7 fucking Milliarden Umsatz. Der deutsche Lotto- und Toto-Block. Ja. Das sind immer die vorne am 1. Mai mitmarschieren. Ja. Apropos BR, um das Thema jetzt hier einfach komplett abzubrechen. Ja. Ich habe mir für den Test angemeldet. Ja? Kann man das noch? Also du kannst dich definitiv auf die Warteliste schalten, dass keine Plätze mehr frei sind. Wann ist der denn? Das geht irgendwann ab Ende Mai los, Juni, Juli. Es gibt halt die Tagesdinger, die sind dann halt immer von 10 bis 16 Uhr. Es gibt ein Lunchpaket, vegetarisch, nicht vegetarisch. Und es gibt dann nochmal, es gibt eine Nacht, normale Nacht, wo einfach die Betriebsabläufe nachts getestet werden. Und es gibt zwei Sondertestdinger. Da werden Großlagen getestet. Also bist du Verletzte oder wird der Flughafen gesprengt. Da werden halt Großlagen getestet. Ja. Aber so, sonst gibt es ganz, ganz viele Termine. So irgendwie 40 Termine oder so. Und ich gehe hin, also falls ihr wissen wollt, ich bin angemeldet für den 14. Juli um 11 Uhr tatsächlich, 11 bis 16 Uhr. Und dann werde ich da einen Fluggast simulieren. Das Ganze kann man auf, wie gesagt, der Webseite hier br-testen.de. Und ich habe mich jetzt mal Daten eingegeben. Ich muss mich korrigieren. Es gibt tatsächlich noch freie Plätze. Und oh. Es wird für September und Oktober. Nein. Ja. Ah. Und ich setze mich jetzt nochmal auf die Warteliste oh, ja. für abends. So, weil ich bin ja schon mal bestätigt. Gibt's doch gar nicht. Man kann bis zu zweimal mitmachen. Ach ja. So, dann mache ich mich jetzt für die Warteliste erstmal anmelden. Vielleicht melde ich Glück. Mich jetzt auch an. So. Es gibt natürlich nichts dafür, kein Geld. Das Einzige ist, du spielst halt. Nicht so schlimm, dann muss ich. Das macht es einfacher für mich. So, kommst da hin, wirst dann eingewiesen und du simulierst mehr oder weniger einen Fluggast. Das heißt, du gehst zum Check-in, gibst dein Gepäck auf, gehst durch die Sicherheitskontrolle, bist am Gate, das Gate wird aufgerufen, du gehst da durch das Gate. Da steht natürlich dann kein Flugzeug, da steht ein Bus rum. Dieser Bus fährt mal eine symbolische Runde übers Rollfeld und dann kommst du am Ankunftsgate an und simulierst dann einen ankommenden Fluggast. Das heißt, du kommst raus, gehst zum Gepäckabgabe, zur Gepäckabholung und bist fertig. Und das machst du wohl zweimal oder so. Und je nachdem, du kriegst einfach eine Aufgabe zugewiesen. Du kriegst sie dann irgendwie vorne abholen und dann kannst du das machen. Ist eine gute Gelegenheit, die suchen da irgendwie, glaube ich, 20.000 Leute oder so. Die wollen mich fertig machen. Was denn? Ja, das Capture funktioniert nicht. Dann musst du es nochmal probieren. Ja, mache ich doch schon die ganze Zeit. Ja, bist du, schaffst du nicht. XMF3T. Das war richtig. 3ZY6X. Ja, und? Geschafft? Nein! Ich steige jetzt auf Chrome um, ihr Penner. So eine Verarschung, noch nie erlebt sowas. So, also. Wird denn da angezeigt, was wann getestet wird? Nee, also an den normalen Tagen wird einfach der übliche Fluggastbetrieb getestet und dann gibt es diese Sonderprobebetriebe, das sind tatsächlich Massenanfälle und so. Die sind aber extra gekennzeichnet in der Liste. Aber der Rest ist einfach Standardzeug, Ankommen, da geht es einfach tatsächlich einfach Masse testen, dass die einfach mal so einen Peak simulieren können, wenn da irgendwie gerade drei Flugzeuge gleichzeitig gelandet sind, so Gedöns halt. Mhm. Gut, also, ich fahre mit dem ÖPNV. Die machen sogar Probetermine bis vor die, kurz über, vor die Öffnung im Oktober. Am 31. Oktober geht es ja los mit dem BER, endlich. Was macht dann eigentlich die FDP dann ohne ihr Lieblingsthema, wenn Tegel zu ist? Oh Gott. Die einzigen, für die es mir leid tut, sind die Taxifahrer, die nicht rausfahren dürfen. Ja, das ist ein alberner Taxistreit. Dabei, der Landkreis da unten. Leck mich am Arsch, Alter, das funktioniert immer noch nicht. Was soll denn das? Mach mal Adblocker aus. Hab ich aus. Chrome hat keinen Adblocker. Ach so. Dann Z6ZHF. Komm, ich mach's mal für dich. Ah! Geschafft! Spezialprobe. Nee, hier ist nur Warteliste für mich. Ja, ja. Die Spezialprobebetriebe sind alle nur mit Warteliste. Nee, alles steht bei mir auf Warteliste. Auch Oktober und September? Unten, die Termine? Wenn du runterscrollst? Oder nicht buchbar. Alle Termine mittlerweile? Bei mir steht Warteliste oder nicht buchbar. Auch die September- und Oktober-Termine? Ja. Okay, dann hat sich's gerade geändert. So, wollen wir jetzt weitermachen? Ich habe mich jetzt eingetragen, auch für den 14.7., an dem du teilnimmst. Ja. Auf die Warteliste. Hochinteressant. Abschicken. Und dann können wir gemeinsam den BR testen. Jetzt, wo ich mir vorgenommen habe, eigentlich nicht mehr zu fliegen in meinem Leben. Also habe ich wirklich keine Chance, diesen Flughafen mal zu sehen. Weil ich will eigentlich das ernst nehmen. Ich hatte ein Bewerbungsgespräch letztens. Und da wurde ich gefragt, Sie sind mit Reisetätig aus, können Sie das, ist das für Sie das Kriterium, dass Sie dazu bereit sind? Und man so, naja, ich habe ganz bewusst mich entschieden, nicht mehr zu fliegen, aber ich werde gerne Bahn fahren, auch gerne weit, das ist kein Problem. Ja, das müssen wir dann nochmal schauen. Nein, ich fliege nicht, Punkt. Ich werde nicht beruflich durch Deutschland fliegen. Wenn die Termine so gelegt sind, dass ich einen Tag vorher anreisen muss, dann reise ich einen Tag vorher an. Das ist natürlich Arbeitszeit, das muss man einfach in der heutigen Zeit mit einberechnen, Punkt. Der berühmte Anreisetag. Ja. Ja. Das Heimat hier Museum, das Bundesmuseum für Bau und Heimat und Immobilienvorsorge, hat ja auch ein neues Rundschreiben rausgegeben mit Anweisungen für Dienstreisen. Ab jetzt zählt nicht nur das wirtschaftlichste Dienstreisemittel, sondern es kommt auch so ein ökologischer Faktor hinzu. Man kann auch die Bahn nehmen, selbst wenn das Flugzeug billiger wäre. Selbst wenn das Flugzeug billiger wäre und wenn man übernachten möchte. Müsste deswegen. Also man kann sozusagen aus einer Eintagesdienstreise können Beschäftigte beim Bund jetzt nach diesem Rundschreiben, wo man sozusagen morgens irgendwo hinfliegen würde, Termin, abends zurückfliegen, könnte man jetzt Tag vorher anreisen mit der Bahn, Termin am Tag und am nächsten Tag nochmal übernachten und dann zweimal übernachten und dann zurückfahren mit der Bahn. Geht jetzt. Problem? Arbeitszeit? Genau. Arbeitszeit. Das ist das eigentliche Problem. Denn es wird nach wie vor nur Regelarbeitszeit dafür geben. Ha. Gut geschrieben. Ja, das ist doof. Ja. Das liegt bei diesem Rundschreiben so der Hase im Pfeffer. Denn ich glaube, ehrlich gesagt. Die paar Euro mehr Reisekosten machen, glaube ich, den Co. jetzt nicht fett, oder? Genau. Und das werden auch nicht so viele sein. Denn wenn irgendjemand. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand in der Bundesverwaltung gezwungen wird, mit dem Flugzeug zu fliegen? Glaube nicht. Was ist denn, wenn stellen sich mal Leute vor, das sind nicht Leute, die es aus ideologischen Gründen machen, sondern die Flugangst haben oder so. Da wird man doch jetzt nicht zwingen zu fliegen. Also. Aber welcher Case wäre denn sinnvoller, also glaube ich, niemand wird jetzt gezwungen, Köln, Bonn, Berlin zu Bahn zu fahren. Die fliegen die alle den ganzen Tag. Hm. So. Ja, ja. Und ich habe nicht das Gefühl, dass das Fliegen billiger sein wird als die Bahn, wenn man es rechtzeitig bucht. So. Das ist vor allem eine Zeiteffizienzfrage. Ja. So. Hast du noch was? Probetrieb. Ja, ich hab was. Und zwar eigentlich mein Hauptthema. Na gut, dass wir jetzt eine Stunde schon verplappert haben. Ich habe wahnsinnig trockene Haut in letzter Zeit. Obwohl der Winter gar nicht so trocken ist und die Luft ist auch sehr feucht ist, wahnsinnig trockene Haut. Im Gesicht und auch ansonsten richtig Juckreiz davon bekommen. Ich habe mir jetzt gestern Urea-Creme gekauft. Das ist mit Harnstoff, richtig? Genau, das ist mit Harnstoff. Pipi. Nein. Das wollte ich eigentlich nur sagen. Aber ist es dann nicht billiger, sich einfach auf die Hände zu pinkeln? So, nee, worüber ich eigentlich reden wollte, ist Star Trek. Ich habe jetzt nämlich aufgeholt, wir haben es ja schon ganz oft besprochen in den letzten Monaten und Jahren, Discovery, dass ich mal ein paar Folgen davon gesehen hatte und dann aber nicht so richtig 100% sofort reingefunden habe und habe ich es liegen lassen. Und habe jetzt über Weihnachten und kurz danach die ersten beiden Staffeln mir durchgeschaut und auch letzte vor 3 Wochen die erste Folge Picard schon gesehen. Ja. Und da wollte ich mal kurz mit dir drüber reden. Denn du hast es auch gesehen, Discovery, ne? Ja, ich habe Discovery komplett gesehen. Ist schon ein bisschen länger her, deswegen habe ich jetzt nicht die komplette Erinnerung. Mein Problem war immer mit Discovery, dass es ein wenig abgespaced war. Also ja. Es wurde sehr mythologisch irgendwann. Gerade dieses Mycelium-Network, dieses Pilz-Netzwerk. Ja. Ich habe bisher Star Trek immer deswegen geschätzt, also, stopp, ich kenne Star Trek vorher, vor Discovery, habe ich 2 Dinge geguckt. Das waren die Kinofilme, die neuen, ja. Die ja mit der aktuellen Timeline oder mit der Normal-Timeline nichts zu tun haben. Genau. Und ich habe Voyager geguckt. Mhm. Komplett aber. Deswegen meine Star Trek Erfahrung besteht aus deinen Erzählungen, mhm. Star Trek Voyager und den neuen Kinofilmen. Und jetzt guckst du gerade TNG. Jetzt gucke ich noch TNG zusätzlich. Und alles, was ich daraus kenne, ist, dass es relativ sehr technisch, naturwissenschaftlich vorgeht. Natürlich ist es sehr viel Quatsch. Das ist Science Fiction immer noch. Aber es wird trotzdem versucht, den Anschein zu wahren, dass es prinzipiell möglich wäre. Ja. Und das ist alles sehr, versucht immer noch rational zu sein und, ich glaube, das einzig wirklich knallharte, irrationale, was nicht erklärbar ist mit der üblichen Star Trek-Technologie, ist halt, glaube ich, Q. Das ist einfach. Ja, es gibt immer mal wieder so vereinzelte Sachen, die auftauchen, ja. Die nicht erklärbar sind. Aber Q ist, glaube ich, verzeihbar, weil es einfach lustig ist. Ja. Ich kenne es nur aus Voyager. Ich finde es da ist, glaube ich, die Beziehung mit der Captain nochmal ein bisschen anders. Ja. Ich habe die erste Folge TNG geguckt, das ist ja die Pilotfolge, wo Q auftreibt. Mhm. Und ich fand das sehr, sehr trocken, furchtbar und erzwungen. Vielleicht habe ich es einfach, ich glaube, ich habe einfach wirklich falsch rumgeguckt. Und. Naja, das ist halt anders. Ist halt Q auch noch nicht so ausdifferenziert vom Charakter. Ja, das kommt später. Aber was du sagen wolltest, das stimmt schon. Und zwar dieses, dass es hier ganz prominent im Fokus eine Sache ist, die offensichtlicher Unsinn ist, wie dieses Mycelium Networks stimmt. Abseits davon, dass sowas Riesengroßes, das wirklich Weltbewegendes ist, einfach komplett in die Plotline eingebaut wurde und sonst nirgendwo im Star Trek-Universum auftaucht. Genau, halt vor allem, weil es ja vor ja. TOS spielt, ja. Ne? Kurz vor TOS. Aber dafür gibt's eine Erklärung in der zweiten Staffel. Man ja, darf nie wieder drüber geheim ist. Man darf nie wieder drüber sprechen. Ja. Ja, als hätte das jemals genützt genau. in Star Trek. Ja, das ist natürlich völliger Unsinn. Also sehr wie war denn überhaupt? Ich habe das sehr stark gemieden. Wie war denn so die Rezeption überhaupt? Das habe ich keine Ahnung, weil ich sowas komplett ignoriere. Ah, so ja. Reviews. Okay. Ich habe nur ein paar Sachen nachgelesen, weil ich sie nicht verstanden habe, weil es so Referenzen waren. Mhm. Ich kann jetzt nicht mehr nachsagen, was es genau war. Ich glaube, das Einzige, was ich wirklich mitgekommen habe, war die Diskussion darum, ob das nicht eine sehr militaristische Serie ist. Weil es ist, glaube ich, jetzt die erste Star Trek-Serie, die nach 9/11 spielt. Ja. Und ohne jetzt wirklich wissenschaftliche Tatsachen zu haben, aber es gibt tatsächlich einen Shift in so Darstellungen nach 9/11, wie sich Serien so mit Militärgewalt, Gedöns verhalten, mit Terror, vor allem das Thema Terror an sich. Das sieht man dann in Discovery halt so in Ansätzen, dass es relativ sehr gewaltbereit ist. Sehr schnell ist man in kriegerischen Handlungen. Es geht ja mit dem Krieg los. Und dann hat man gleichzeitig noch dieses ganze Black-Ops-Zeug, dieses Black-Ops-Zeug, dieses Section 39, 47, whatever. Das ist alles sehr. Ich habe irgendwie gefühlt gehabt, dass immer den Eindruck, dass hier die Federation ein Friedensprojekt ist. Das ist auch so, das ist auch so. Trotzdem muss man die Zeit bedenken, in der das spielt. Der große Krieg mit den Klingonen, der hat halt stattgefunden, auch schon bei Kirk. Der war zu Kirks Zeiten gerade so vorbei, ne? Weil Kirk ist ja sozusagen in ein paar Jahren. Die TNG, was ja sehr, sehr auf Frieden und Diplomatie ausgerichtet ist, spielt einfach 100 Jahre später. In diesen 100 Jahren ist natürlich viel passiert. Und die Welt, damals oder halt dann, ist er halt auch ein bisschen rauer. Und wenn man sich mal TOS anschaut, da wird sich ständig auf die Nase gehauen und geprügelt und mit fremden Kulturen irgendwie Konflikte ausgetragen und so auch mit Waffen. Das ist fast an der Tagesordnung gewesen. Das halte ich für erklärbar, im Kanon durchaus sehr gut erklärbar. Ich finde es auch krass, es ist an manchen, ist glaube ich auch die erste Serie, Star Trek Serie, die ab 16 empfohlen ist, ne, so gerated. Okay. Das gab es vorher meines Wissens nicht. Das ist schon alles nicht ohne. Ich finde aber gerade, und jetzt mal, also, um es mal festzuhalten, ich finde die Serie wahnsinnig gut. Denn sie zeigt sehr, sehr gut die Schrecken des Krieges. Immer wieder. Und zwar nicht nur die einzelnen Menschen, die irgendwie getroffen werden oder ein persönliches Schicksal erleiden, sondern was auch dieser Krieg mit den Menschen macht, die an ihm teilnehmen müssen oder die irgendwas mit ihm machen müssen. Denn diese ganzen Leute, diese Forscher auf dem Raumschiff, es gibt diese eine Szene, in der Captain Lorca sagt, das habt ihr toll gemacht, als ich hergekommen bin in der ersten Staffel, wart ihr hier eine Truppe so komischer Weltraumforscher. Jetzt seid ihr Krieger. Und alle sind stolz. Und das macht die erste Staffel so wahnsinnig gut. Sie nimmt einen mit auf die Reise vom Forschertum, vom Forscherdasein hin zum Kriegerdasein. Und man spürt auch ein bisschen, ja stimmt, das haben die gut gemacht. Die haben sich tapfer geschlagen dafür, dass sie da nicht da waren. Das ist so eine schwere Existenz, die Menschheit in der Existenz bedrohende Situation. Das ist eine Krise, in der sie sich befinden. Und zur Lorca-Staffel muss man auch noch sagen, ich habe die erste Staffel zweimal geschaut. Sie wird dadurch noch besser. Vielleicht muss man sie sogar zweimal schauen, um zu sehen, wie genial sie eigentlich ist. Ich bin wirklich hin und weg und fasziniert. Ich habe das geschaut, habe es einem Arbeitskollegen an die Hand gedrückt, der sehr großer TNG-Fan ist, der das für das absolute Nonplusultra hält. Auch ein riesiger Patrick Stewart-Fan ist. Und ich habe gesagt, das wird ganz anders, aber gucken Sie sich mal an. Und mit denen habe ich dann immer befragt nach den ersten Folgen der ersten Staffel. So, wie geht's ihr? Wie finden Sie das? Und so, ja, der Lorca, ganz am Anfang sagt er, ich weiß, bei dem bin ich mir noch nicht so sicher, ob der nicht vielleicht eine ganz eigene Agenda hat. Hat er ziemlich früh gesagt. Und dann, ja, ich finde den eigentlich sehr sympathisch mittlerweile. Also ich kann verstehen, wie der denkt und woher der kommt und dass er das auch alles, dass er auch durch die Umstände getrieben ist und das so tun muss. Und der macht die Sache schon ganz gut. Es ist halt der Krieg, der schrecklich ist und nicht Lorca an sich. Und dann kommt die große Auflösung. Natürlich hat er eine eigene Agenda und er kommt irgendwas im Spiegeluniversum und so. Der Witz ist, das ist mit mir auch passiert. Ich fand den Lorca erst tierisch unsympathisch und dann habe ich irgendwie, ich glaube, das versucht man immer, nach Möglichkeiten gesucht, menschlich anzudocken. Das gab es auch immer wieder. Genau, ihn auch zu verstehen. Und dann diese ganzen Überlegungen, die mein Arbeitskollege da auch hatte, die sind mir auch aufgetaucht. Und der Witz ist, man geht diesem Typen einfach auf den Leim. Ja. So wie alle in der Staffel ihm auf den Leim gegangen sind. Und ich fand das so hervorragend. So genial, wunderbar gemacht, habe ich das noch nie irgendwo gesehen. Wahnsinnig, wahnsinnig toll. Die Serie ist anders als andere Star Trek Formate, weil sie nicht so stark character driven ist, sondern eher story driven. Und man hat halt nicht das Brückenteam, um das es sich in erster Linie fokussiert, sondern es geht eigentlich um Michael Burnham und ihre Geschichte. Ja. Und darum entspinnt sich das. Und nicht der Captain oder die Kapitänin oder die Admiralin so, die da sind. Nicht um die geht, sondern erstmal nur um ihre Geschichte und alles darum entspinnt sich. Das wird wahrscheinlich dasselbe Konzept sein, dass auch jetzt ein Picard laufen wird. So wirkt es auf mich. Genau, das scheint auch so zu sein, aber halt nochmal ein bisschen anders. Aber dieses Character-driven, also das, das habe ich jetzt in TNG jetzt festgestellt, das ist jetzt, weil ich war irgendwie jetzt bei Folge 6 oder so, auf jeden Fall da, wo Data Sherlock Holmes entdeckt. Ja. Und da merkt man halt, wie viel in einer Folge, wie viel Entwicklung gerade in diesem Charakter gesteckt hat. Ja. Wie der jetzt plötzlich Ansätze bekommt, eben, also einerseits das mit dem Sherlock Holmes und gleichzeitig sagt, er babbelt, so ist es ganz lustig und plötzlich, also dieser sehr kalte Charakter, der irgendwie die Folgen vorher war, hat plötzlich menschliche Züge bekommen, versteht ihn besser und ist so, okay, das war eine krasse Folge. Die Folge an sich war richtig mies. Ja, genau. Also die Plotline mit diesem Sexplaneten da unten, wo Todesstrafe ist, wenn du irgendwas machst, und diesem skuren Gott, also schlimmer war nur die Folge davor, oder die zwei Folgen davor, diese komplett rassistische Folge. Ja. Also die allein Plots sind halt wirklich furchtbar teilweise. Also bisher ist noch nichts an die erste Folge rangekommen mit dieser großen Anklage. Es ist, aber die du musst es auch anders sehen. Das ist auch Theater, was du dir anguckst. Und so muss man, glaube ich, TNG auch sehr gut, obwohl es sehr langsam für heutige Verhältnisse erzählt ist. Nicht so wie Voyager, ist ja schon eher wie eine moderne Serie. TNG ist Theater. Du sitzt da und schaust ein Theaterstück und es wird sehr, sehr viel Wert auf Text gelegt und sehr, sehr viel Wert auf Dialog und auf Schauspiel gelegt. Und man hat natürlich dann auch mit Patrick Stewart eben einen grandiosen, begnadeten Schauspieler. Britischen Theaterschauspieler. Ja. So. Und das merkt man der Serie einfach von vorne bis hinten an. Und das hat man halt bei Discovery nicht. Aber ich finde es wirklich nicht schlecht. Ich finde die Serie wahnsinnig gut, wahnsinnig vielversprechend. Sie überdreht manchmal ein bisschen. Auch das mit dem Mycelium Network, was du angesprochen hast. So ein paar Sachen, die sind ein bisschen zu krass. Aber es gibt solche Highlights da drin, die auch so, es gibt ja auch so, so zum Runterkommen zwischendurch. Monster of the Week Episoden. Ne? Das Verhältnis ist ein bisschen umgekehrt. Zwar gab es auch bei Star Trek Voyager diesen durchgehenden Plot, aber es der war kam hauptsächlich Monster of the Week Folgen. Genau, und zwischendurch kam dann mal irgendwas, was die Story weitergetrieben hat. Und zum Ende der Staffel dann ein paar mehr und dann so und so weiter. Und dann geht das so ineinander über. Und hier ist es ja andersrum. Eine tolle aus der ersten Staffel Monster of the Week Folge, und ich fand schade, dass der in der zweiten Staffel nicht wiederkam, war Harry Mudd. Oh ja, dieser komische. I'm not mad. Ja, dieser was Trickspieler. Ja, so, Betrüger. Betrüger, ja, genau. Denn Harry Mudd ist keine Erfindung von Discovery. Harry Mudd ist eine Erfindung von Star Trek The Original Series. Ach wirklich? Ja, der kommt tatsächlich, glaube ich, 2 oder 3 Mal in TOS vor. Das heißt, er kommt in der Timeline nochmal wieder vor. Später kommt er nochmal vor. Okay. Und ich hätte mir fast gewünscht, dass es so ähnlich wie Q wird, dass er jede Staffel eine Folge bekommt. Ja. Denn ich fand, er war auch grandios gespielt. Das fand ich sehr, sehr gut. Harry Mudd ist der Typ, der ich weiß nicht, ob du die Folge kennst. TOS, The Trouble with the Tribbles. Das mit diesem Plüschding siehst du? Ja. Ja, die habe ich gesehen tatsächlich. Ja, genau. Und der Typ, der auf dieser Raumstation, sind die doch am Anfang, sind die doch irgendwie in einer Bar und dann gibt es irgendwie Shore Leave und die dürfen da irgendwie sich mal ein bisschen erholen. Und dann treffen die da doch auf die Klingonen und erstmal prügelt sich Scotty und sein Team prügelt sich mit Klingonen. Weil klar, es sind die 60er Jahre, man trinkt Alkohol und prügelt sich. Ja. So. Und dann ist da dieser Typ, der diese Tribbles verkauft. Das ist Harry Mudd. Ah. Ah, ja, okay. Ja, ja, okay. Ich glaube, ich habe von der Original Series, glaube ich, nur die Nazi-Folge gesehen, die mit diesen Tribbles. Patterns of Force, die Nazi-Folge, die ist auch sehr gut. Und dann, glaube ich, noch eine andere, die zufällig nachts auf ZDF Neo lief. Und ich hatte, kennst du die mit dem Gorn, hast du auch nicht gesehen? Ich glaube nicht, nein. Ah, die musst du natürlich gucken. Ja. Aber ich habe mir die Nazi-Folge gesehen, weil sie in Deutschland ja irgendwie jahrelang nicht gezeigt wurde. Ja. Und halt die Tribbles-Folge, weil die einfach komplett bescheuert ist. So. Aber Discovery, ja. Ich glaube, dass sich überdreht, trifft es einfach. Ich glaube, der würde einfach zwei Gänge weniger einfach gut tun. Und so weniger dieses abgespacede, mystische Gedöns. Das ist mir ein bisschen zu viel. Das Einzige, was mich halt einfach, was mich an Discovery sehr, sehr, sehr, was ich sehr cool fand oder sehr gut finde, ist halt die emotionale Bindung zu den Charakteren, ist halt deutlich stärker, als es bei Voyager war. Also, ich habe jetzt mit den beiden Doktoren habe ich sehr, sehr stark mitgefiebert und habe mich sehr, sehr oft auf der Bahn geworfen, als der einmal gestorben ist. Und dass er wiedergekommen ist. Krass. Krasse Plotline, an sich schon krass. Aber das ist dann so, das sind halt so gesteckt alles und passieren Dinge, drei Dinge gleichzeitig. Ich fand das, es neigt halt an diesen Stellen so ein bisschen telenovelig zu werden. So. Dass er, übrigens, dass er wiedergekommen ist, halte ich übrigens für einen riesengroßen Fehler. Der hätte tot bleiben müssen. Vermutlich, ja. Der hätte tot bleiben müssen. Ja. Riesengroßer Fehler. Denn das hat all dieses Drama und all die, das hat, das ist alles diese ganzen die Lebensentscheidung, die dann Stamets daraufhin getroffen hat, das jetzt zu verlassen, den aktiven Dienst, ich mache jetzt irgendwas Schönes so und aber auch das ganze Leiden, das man dem Zuschauer zugemutet hat, das sagt mein Arbeitskollege übrigens immer, Star Trek war besonders dann gut oder Serien insgesamt, wenn dem Zuschauer Dinge zugemutet worden sind, Andersartigkeit, ja, so wie Sopranos einfach anders waren. Ja. und auch viel den Zuschauern zumuten, und das ist hier auch so, das hat man uns ja zugemutet, dieses Leid mitzuerleben, diesen völlig sinnlosen Tod und dann nachher auch noch zu wissen, okay, das war jetzt irgendwie der Typ, der ist da noch an Bord, aber eigentlich ist er das gar nicht, weil eigentlich ist er ganz anders, aber jetzt ist er keine Gefahr mehr, alles sehr, sehr komisch. All das ist wie weggeblasen. Es ist nicht mehr da. Das ist validiert worden. Genau, ja. Hat man völlig umsonst durchgemacht. Das fand ich sehr, sehr, sehr, sehr schade. Auch wenn ich gut verstehen kann, dass man dieses Duo behalten möchte, weil die auch sehr gut harmonieren. Ja, und vor allem ist es offensichtlich schwules Pärchen. Das ist jetzt auch mal in der Star Trek Welt was auch Neues. Auch das ist, ja. ist nicht gänzlich falsch. Ja, da hast du recht. Aber ich finde, die harmonieren einfach so gut als Stichwortgeber. Und da waren die ersten Folgen auch, muss ich sagen, fast noch die besten. Ja. Ich weiß halt nicht, ob du, ich habe jetzt rausgehört, dass du die erste Staffel sehr, sehr gut findest, bei der zweiten bist du scheinbar skeptischer. Ich weiß nicht, ob diese ganze Plotline mit Halbbruder von Spock irgendwie sinnvoll ist. Weil es ist so ein bisschen Melken einer schon vorhandenen Kuh, die man schon dreimal gemolken hat. Nö, weiß ich gar nicht. Also ich habe nicht das Gefühl, dass man da was durchgewinnt tatsächlich. Die Seite von Spock hat man halt noch nicht so richtig erforscht. Okay. Und auch seine ganzen Gewissenskonflikte und diese ganze innere, er ist ja halb Mensch. Ja. Das hat man noch nie so richtig. Aber gab es die dann in der späteren Timeline immer wieder? Was? Also ich verstehe, gab es dann, hat man in der Original Series dann, gab es solche Charakterzüge schon? Oder hat man bei Spock? Ja, diese zweifelhafte, Also es ist schon immer wieder mal thematisiert worden, dass er halb Mensch ist und dass ihn das halt ein bisschen anders macht. Okay. Weil sonst habe ich das Gefühl, dass man halt einfach jetzt gerade das Zeug dazu dichtet, wie es einem gerade passt. Nee. Okay. Das passt schon alles. Soweit. Ja, zweite Staffel, boah, ja. War zu gerusht irgendwie. Also es ging alles ein bisschen zu schnell und zu heftig und auf einmal. Ich glaube, ich habe irgendwie 2-3 Folgen gebraucht, um zu verstehen, was jetzt der eigentliche Gegner ist. Ja. Nämlich einfach dieses, ja, wie nennt man das denn? Command-System, Artificial Intelligence-Ding. Ja. Und dass da sozusagen nichts dahinter steht. Ich habe immer gedacht, da steht irgendwas hinter. Was ist denn das? Was habe ich denn jetzt verpasst? Aber es war einfach so Borg-Anleihen wieder. Es war einfach nur das drin. Ja, sehr, sehr gute Serie. Und da würde mich jetzt mal in der Tat würden mich da mal ein paar Kommentare aus der Zuhörerschaft interessieren, die ihr gerne ablassen dürft. Und Picard warten wir noch ein paar Folgen ab. Da muss ich jetzt nur noch nachlesen, weil, Achtung, jetzt kommen, also wir haben jetzt gerade sehr viel gespoilert über Discovery, aber wir hoffen. Aber Discovery, komm, das ist wie ich ausgelutschter alter Hut, da war ich so spät dran, ich bin auch, ja. Vorsicht, jetzt kommen Spoiler für Picard, erste Folge. Ja. Das Ding ist, ich muss noch nachgucken, weil wir Ende der Folge sehen wir diesen Borg-Cube. Ja. Und da drin ist ja ein Romulaner. Das bezieht sich ja auf irgendwas, was schon mal existiert hat. Ja. Das muss ich nachlesen. Die Backstory kenne ich jetzt gerade nicht. Da gibt es keine richtige Backstory für. Ich kann ein paar Vermutungen sagen. Es bezieht sich ganz eindeutig auf das Ende. Also es ist quasi spielt nach dem letzten Star Trek-Film, Star Trek Nemesis. Das also ist im letzten klar. Original. Das wird ja auch referenziert scheinbar, genau. Wo Data stirbt. Genau. Er opfert sich ja, ne? Und danach ist es ja auch so, dass durch die, aber also ein paar Jahre kurz später, Einwurf, da haben sie es zumindest sehr gut gemacht, dieses Fernsehinterview war eine sehr, sehr gute Möglichkeit, den Zuschauer mal abzuholen, wo wir gerade in der Timeline sind. Ja. Das wollte ich nochmal anmerken. Ja, ja. Das hat mir sehr geholfen. Ja. Rein plottechnisch hat das einfach nichts gebracht, dieses Fernsehinterview, aber es war eine sehr schöne Möglichkeit, mal ohne einen großen Erzähler zu haben, mal zu erklären, wo stehen wir denn gerade eigentlich. Und es gibt einen wahnsinnig tollen Satz, denn da hört man auch wieder Shakespeare dann raus. Da hört man auch wieder Shakespeare raus, da sagt Picard nämlich, weil er irgendwie, nachdem er aufwacht, the dreams are beautiful, it is the waking up I'm beginning to resent. Wunderschöner Satz. Wunderschöner Satz, fand ich ganz, ganz gelungen, ganz toll. Also, es spielt nach Star Trek Nemesis, da war ich stehen geblieben. Und ein paar Jahre später reist ja dann der mittlerweile, was ist denn der, Botschafter Spock, glaube ich, mit diesem, das ist ja wieder der Anfang zu den neuen Filmen, mit dieser roten Materie durch die Gegend und möchte diese Supernova in der Nähe von Romulus, die den Heimatplaneten von der Romulaner zerstört, ja. Genau, möchte die damit wegschlucken, ja. Das klappt nicht und deshalb wird Romulus zerstört. Danach müssen alle Romulaner evakuiert werden und da setzt dann Picard an und offensichtlich haben die dann oder einige, die dann sozusagen das es geschafft haben zu flüchten, dann zurückgelassen wurden von der Menschheit, von der Sternenflotte, einen Borg-Kubus gefunden, in dem die sich jetzt niedergelassen haben. Ja. Okay. Ich dachte, das war schon eine Referenz auf irgendein, weil der Romulaner, also den man zuletzt gesehen hat, der ist bekannt. Ist der, also okay, dann weißt du auch nicht. Habe ich jetzt nicht so, ich habe es auch okay. Nicht so hundertprozentig jetzt alles nachgeschaut. Ich habe es einfach nur geschaut und dann. Okay, es wirkte auf mich so geschnitten, dass man sein Gesicht plötzlich gesehen hat, so, dass es so ein bisschen war für die Hardcore-Fans, die wissen schon, worum es jetzt hier geht. Und so ein. Es waren super, also es gibt je nach Zählung zwischen 35 und 43 Easter Eggs waren irgendwie drin. Okay. Also haben sich Leute auch beschäftigt. Wahnsinn, ja, ja. Wahnsinnig vollgestopft. Alleine die Auswahl, die fand ich sehr, sehr geil. Die Auswahl in dem Archiv von Picard, in seinem Sternflottenarchiv. Okay, das muss ja ein richtiger Easter Egg-Trope sein. Wahnsinn. Ja. Wahnsinn. Hast du dir, kannst du dich an eine Sache erinnern, die da hing? Da war ein großes Banner. Genau. Mit so Kinderhänden. Ja. Und so, ja. Das war nämlich der Captain Picard Day. Ach, den gab es in den haben, genau, die haben Kinder nämlich immer jährlich zu Ehren des Kapitäns gefeiert. Ah. Und er war halt super genervt davon, weil er es mega anstrengend fand und von diesen kleinen Belgern nicht gestört werden möchte. Und da sieht man halt auch, was Picard für ein Typ ist. Das fand ich sehr, sehr schön, das zu illustrieren. Er war immer genervt davon. Er wollte auch Wesley nie auf der Brücke haben. Ich weiß. So, genau, kriegst du gerade mit. Aber er hat es wahrscheinlich heimlich gemocht. Es ist für ihn sehr schwer mit Kindern. Es gibt auch noch ein paar Folgen, in denen er mit Kindern Zeit verbringt. Es ist sehr schwer für ihn, sich auf Kinder vernünftig emotional einzulassen. Und er ist sehr stark genervt davon. Aber trotzdem schätzt er es so stark, dass eine der wenigen Sachen, die er über seine Laufbahn irgendwie zusammengesammelt hat, dieses Picard-Banner ist, dass er unbedingt aufbewahren möchte in seinem Archiv. Also das fand ich wirklich eine sehr, sehr gelungene Auswahl. Dieser Aber ich glaube, dass tatsächlich, ich nehme an, diese Serie wird sehr, sehr hart gecheckt von Leuten, bevor die Geschichte geschrieben wird. Ich glaube, davon darfst du richtig. Ja, weil sonst gibt es ja wirklich Ärger, aber ich glaube, TNG ist eins der heiligeren Serien im Westen. Es ist bei allen wahrscheinlich so. Also, ja, das wird bei allen so sein. Aber ja, also ich muss, glaube ich, mir einfach jetzt nochmal, es gibt das Schöne, YouTube hat ja genug Filmchen, wo sowas erklärt wird, die ganzen Easter Eggs. Genau. Muss ich mir mal reinziehen. Das werde ich wahrscheinlich für jede Folge machen müssen, um so ein bisschen Background zu verstehen. Und ich habe auch wirklich Bock drauf. Ich werde nicht schnell genug nachkommen, TNG zu gucken. Das sind ja immer noch irgendwie gefühlt 17 Staffeln. Ich komme da nicht so schnell voran, dass ich, glaube ich, mit PK, dass ich vorher TNG fertig bekomme, bevor irgendwie, weiß ich nicht, das sinnvolle Wissen zusammen habe. Folge 4 und Folge 5 von Picard übrigens, wie auch einige Folgen von Discovery, Regieführung durch Jonathan Frakes. Number One. X-Faktor. Number One ist ein Pitbull, das ist bewusst, das hat sich Picard gewünscht. Ich weiß. So. Ich weiß. Ich finde die Hunde hässlich und ich weiß, dass er gegen ein Verbot kämpft. Deswegen kann Number One nicht nach UK zur Premiere. Da hat er bei Colbert erzählt. Mhm. Ja, aber das ist ein Halterproblem und solange Halter nicht gelöst sind, muss leider der Hund drunter leiden. Ja, also. Aber ich bin sehr gespannt. Ich finde, ein abschließendes Fazit, mein Gefühl ist, dass man hier jetzt sehr, sehr auf die Story fokussiert ist. Ich hoffe, es wirkt jetzt nicht so, als würde es sehr viele Monster of the Week-Folgen geben. Ich glaube, es wird ein wirklich langer Film sein, glaube ich, den wir jetzt sehen werden. Und ich habe Hoffnung, dass es nicht so eins ist, oh, da ist ein roter Faden, den bewegen wir jetzt wieder 2 Zentimeter, legen den zur Seite und sind in 2 Folgen wieder dort. Ich möchte hoffen, dass wir die Geschichte relativ gut vorankommt und nicht so an sich verlieren in so Gedöns. Ich weiß ja nicht, wie viele Folgen sind geplant in der ersten Staffel? 10 oder so. Deswegen ist meine Hoffnung, dass wir da relativ Monster of the Week frei durchkommen, weil ich glaube, ich weiß nicht, ob jetzt Picard jetzt noch irgendeinen Monster hinterherjagen muss. Es steht irgendwie nirgends. Doch. Nee. Na, Wikipedia? Steht nur, da stehen 5 Folgen. Vielleicht gibt es auch nur 5 Folgen. Das kann natürlich sein. Auf jeden Fall, zweite Staffel wird 10 Folgen haben. Ist renewed worden. Naja, all das finden wir schon raus. So. Und dementsprechend. Ich bin sehr gespannt. Ich finde, das Einzige, was man so sieht, dass Patrick Stewart ziemlich gealtert ist. Ja, der ist halt 80, ne? Ja, das habe ich auch erst nochmal nachguckt. Der ist 80 tatsächlich. Mhm. Ja, ja. Und er spielt einen 90-Jährigen. Ach, wirklich? 90 Jahre? Ja, ungefähr. Okay, krass. Man passt ja ungefähr. Ja. Und er legt sehr viel Wert darauf, dass man ihm sein Alter auch ansieht. Ja. Das hat er immer gesagt. Er will nicht da irgendwie so lange gedoubelt werden, durch die Gegend hüpfen, als dass man denkt, er wäre 35 oder so. Das bringt nichts. Wo es eine Action-Kampfszene gab, so. Aber ja. Da war er auch relativ unbeteiligt. Ich glaube, einmal ist er auch Treppen hochgespurtet, da wurde er gedoubelt. Meine ich gesehen zu haben. So, damit haben wir das jetzt mal ausgekippt. Lang genug hat es gedauert, bis ich mir die Serie angeguckt habe, Discovery vor allem, und hat sich gelohnt. So, nächste Woche bei Rewe im Angebot. Das ist doch nicht mehr gültig. Gut. Das denkst du nicht nach. Gut, dann lese ich die Poco-Angebote jetzt gar nicht mehr vor. Oh, was? Komm, Badezimmerschrank, 19 Euro, Presspappe, weiß. Warst du da mal drin bei Poco? In Kreuzberg, ja. Am Hallischen Tor, Hallischen Ufer. Gibt's den eigentlich noch? Ja, den gibt es noch tatsächlich. Ah ja. Und wie ist das da drin? Ich war da ja nie. Na, stell dir mal ein Ikea vor. Ja. Aber mit schrottigen Möbeln, unorganisiert und sehr zugestellt. Und sehr hell und grell tatsächlich. Ich glaube, ein Ikea ist dann da schon relativ, auch in den Farben tatsächlich und in dem Licht, halt ein bisschen gedämpfter. Es sind alles gesättigtere Farben. So ein Poco hat als Hauptfarbe Gelb. So ein strahlendes Gelb. Und das wird überall benutzt und sehr viel zugestellt, sehr viel Aktionsdinger. Und man merkt, dass man versucht, da ein preissensibles Publikum anzusprechen, sagt man so schön. Ah ja. So. Und das merkt man woran? Jetzt sag nicht am Publikum. Nein, man merkt es tatsächlich einfach an der Ansprache. Sehr viel Rabatt, also sehr viel Schilder mit hier billiger. Und große Schilder hat hier so viel Prozent billiger und man hat das Gefühl, es ist eine ewigen Aktion ist dieser Laden. Okay. Das ist halt wie diese Eckmatratzenläden, die immer Ausverkauf haben. Ja, okay, das stimmt. So, es gibt Geschrei. Dennis, wir müssen aufhören. Es war mir eine Ehre. Wir hören uns bald. Bis dann. Tschüss.